1, 2, 3. 4, 4, voire cassé. Hallo, herzlich willkommen. Wir haben noch 4 Stunden Mai übrig. Ja, und wir müssen jetzt eine Folge machen. Ja, aber für den Juni. Mai, das ist Mai. Ist die Mai-Folge? Das ist die Mai-Folge. Okay, die kommt erst im Juni raus. Habt ihr Pech gehabt. Entschuldigung. Macht nichts, weil ist ja Pfingsten. Ja. An Pfingsten vergibt man sich. An Pfingsten vergibt man sich. Pfingsten, das Fest der Vergebung. Ja, ja. Das ist ja das lateinische Wort Pfingstare. Für Vergeben. Vergabe. Vergabe, ja. Ja. Genau. Ja, kommt alle rein. Ja, macht euch gemütlich. Willkommen zum Schaumbad. Ihr müsst auch nicht aufpassen, falls euch was umschmeißt, euer Wasserglas oder euer Bier, weil ich wollte morgen eh durchwischen. Ah ja, super. Also heute kann dann auch alles machen. Macht euch gemütlich. Ja, wir sehen uns zum ersten Mal wieder mit dem nötigen Abstand, aber wir sehen uns endlich wieder. Ist zwar ein bisschen komisch, weil Peter sitzt in der Wanne und Peters Mutter hat mir im Waschbecken so ein kleines Fußbad eingelassen. Ich sitze jetzt auf einem hohen Regal mit meinen Füßen im Waschbecken und kann schön auf Peter in der Wanne runterschauen. Das sieht wirklich komisch aus. Können wir jetzt eigentlich zum zweiten Block dann vielleicht tauschen oder ist das nach Corona-Regeln dann, also kriegen wir, das ist wahrscheinlich problematisch. Ne? Wir lassen das Wasser ab nochmal. Kurz einmal durch. Ja, Seife ist ja schon mal gut. Dann vielleicht noch ein bisschen Desi. Schön 37 Grad warm, das Wasser. Meine neue Lieblingsabkürzung ist Desi für Desinfektionsmittel. Ich habe ein Fläschchen Desi dabei. Desi. Das macht mich geil. Warum nicht Desi? Desi finde ich irgendwie schöner so. Ja, weiche Äste sind schön. Ja. Das ist so wie Bumsen und Bumsen. Ja, bei dem einen kriegst du Lust, bei dem anderen drin läufst du weg. Ja, genau. Bei welchem kriegst du Lust? Verrate ich nicht. Weil ich auch nicht. Sonst wären wir ja manipulierbar. Stimmt, ja. Wir haben ja in allen Geschlechtern so viele Fans, die würden das natürlich schamlos ausnutzen. Ja, ja. Ja, deswegen. Ja. Ja, schön dich nochmal zu sehen. Genau, ja. Ganz anders als im Büro, ja. So, also ich in meinem Büro, du gemütlich in der Wanne und ich sitze vorm Mikro und weiß genau, der Plan steht schön und ich darf nicht mitplanschen. Das ist traurig. Und jetzt bist du hier. Jetzt bin ich da und ich bin auch ganz froh, dass wir nicht in einer Wanne sitzen. Abstandsregeln sind manchmal auch ganz gut, weil ich habe gestern und heute Spargel gegessen. Oh. Ja. Oh. Dann hättest du mich sofort wieder erwischt, wenn ich die besondere Zutat reingelassen hätte. Zweimal hintereinander Spargel, ist das legal überhaupt? Ja, aber nur, und das habe ich getan, heute hatte ich grünen Spargel, gestern hatte ich den weißen. Ah, okay. Ich dachte, da gibt es auch so Regeln, nur an ungeraden Tagen darf man. Nee, du darfst halt nur, also wenn du zweimal weißen Spargel hintereinander isst. Dann kommt die Spargelpolizei. Ah, okay. Das ist so ähnlich wie die Gemüsepolizei von damals, von der Bonduelle-Dose. Weißt du, da hier kommt die Gemüse. Nee, das war gar nicht Gemüsepolizei. Tut mir leid. Gab früher mal so einen Werbespot, da sind immer so kleine Maiskolben zum Beispiel rumgelaufen und sind dann in die Dose rein. Das weiß ich nicht. Und ich glaube, das war die Gemüsepolizei. Aber kann auch ganz anders sein. Die Armee war. In den 80ern wurde noch sehr, sehr gerne Werbung mit Armeen und mit Polizei gemacht. Da hat der deutsche Bundesbürger noch gesagt, ja, vernünftig, also. War es nicht eher andersrum? Also ich weiß, dass bei Spielen alles, was mit Militär, also bei Videospielen, alles, was mit Militär zu tun hatte, wurde wegindiziert. Ja, weil die Gaming-Industrie immer dem normalen Trend mindestens 15 Jahre voraus ist. Ja, nee, es hat sich dann eher wieder aufgelöst. Also früher wurde mehr wegindiziert, weil die Leute noch Angst hatten, dass die Deutschen mal wieder einen Weltkrieg starten. Siehst du, und weil so viel Militär schon in der Werbung war. Ah, ja, der bändenden Soldat. Das Pentagon-Budget ist knapp. Wie heißt das deutsche Pentagon? Kriegsministerium. Verteidigungsministerium. Das Kriegsministerium ist. Verteidigungsministerium. Hat ein geringes Budget, hat nur für TV-Werbung genug Geld gehabt. Ich hatte aber in den 80ern schon einen Adblocker, deshalb kenne ich diesen. Ach so, Spot nicht. Konntest du RTL Tutti Frutti ohne Werbung schauen? Mhm. Cool. Ah. Ja, aber manchmal brauchte man auch eine kurze Pause von Hugo Egon Balder. Heißt der überhaupt so? Hugo Egon Balder. Hugo Egon Balder klingt irgendwie komisch. Als Hugon Ego. Hugon Egon Balder. Und Hella von Sitten. Ich habe nicht mit T, ich habe mit S. Hella von Titten. Sinn. Egal. Du, ich habe mir überlegt, weil wir haben uns von diesem Podcast-Trend treiben lassen. In nein, Corona-Zeiten. Nicht, nein, nein, nein, nein. Wir waren vorher da und in Corona-Zeiten haben wir gar nicht die Schlagzahl erhöht. Wir haben extra weniger gemacht. Genau, weil man auch weniger zu reden hat während dieser Zeit. Aber du bist ja auch großer Community-Fan. Ja, bin genau. Ich gerade am Glotzen. Und da ist ja die Folge, wo die Darkest Timeline entsteht. Oh, so weit bin ich noch nicht. Die habe ich das letzte Mal vor 10 Jahren gesehen. Jedenfalls gibt es die dunkelste Zeitschiene, weil sie da würfeln und jedes Mal muss ein anderer gehen. Und dann hat der Charakter Abed Angst, durch dieses zufällige Ereignis jetzt verschiedene Zeitlinien ich erinnere mich, kommen. Und jede Zeitlinie halt von jedem Charakter irgendwie. Und seine Vorstellung ist halt tatsächlich diese Multiversum-Theorie, mit jedem Ereignis entstehen verschiedene Zeitlinien. Und ich habe mir überlegt, ist unser 2020, in dem wir jetzt drin hängen, ist das schon die dunkelste Zeitlinie? Meinst du? Mit Corona, also man könnte sich ja noch viel, viel Schlimmeres vorstellen. Genau, deshalb meine ich ja, es gibt wirklich Schlimmeres als das, was gerade passiert. Und habe dann aber gedacht, wir können ja mal einfach durchquatschen, worüber wir jetzt reden würden, wenn Corona in unserer Zeitlinie nicht stattgefunden hätte. Also wir jetzt in einer anderen Zeitlinie wären. Oh, okay. Also vielleicht sind wir jetzt in der Darkest Timeline. Auf jeden Fall sind wir in einer dunkleren Zeitlinie. Mhm. Aber ich glaube einfach, mir eben auf dem Weg zu dir überlegt, wenn jetzt Corona gar nicht gewesen wäre, vielleicht würden wir uns jetzt total über Andi Scheuer aufregen. Ja, sowas. Ja, also wir würden so CDU-Kanzlerkandidaten, genau, sowas. Ja, ja, oder wir würden Markus Söder bashen oder, was ist mir noch spontan angefallen, man die ganzen Probleme würde man wahrscheinlich auch ansprechen, die wir jetzt ignorieren, wie die Flüchtlinge auf griechischen Inseln, denen keiner hilft oder so. Ja. Aber da würde man wahrscheinlich drüber reden und wir würden auch viel mehr über Klima reden. Das sind die traurigen Sachen. Das war ja, vor Corona war Klima das große Ding. Aber wäre unser populärer, weißt du, sonst zu normalen Zeiten haben wir uns immer so auf Horst zum Beispiel gestürzt, Horst Seehofer oder so. Ich glaube wirklich, wir würden über Andi Scheuer reden und über den VW-Dieselskandal oder so. Ja, ein bisschen. Ja. Und das wäre eine total belanglose Folge. Wir würden es ironisch aufarbeiten. Genau. Ja. Und wenn man jetzt aus der dunklen Zeitlinie in diese Folge hören würde, würde man wahrscheinlich denken, was ist da los? Was ist denn da los? Warum reden die über dieses Tier, das in diesem Zoo geboren wurde, Stunde lang? Das ist ja so die Berichterstattung jetzt so ab Juni. Stimmt, ja. Und was würde die Bild, wär der Bild ihr großes Thema, wenn sie eine Christian Drosten hätten? Ja, stimmt. Professor Dr. Christian Drosten. Ist das deren großes Thema? Ich habe die lange nicht gelesen. Ja, ich lese die Bild ja nur über Sekundärquellen, über den Bild-Blog. Und die haben ihn so ein bisschen zum Posterboy gemacht. Gibt ja so geile Virologen. Ach, Bild ist auf Drostens Seite. Nee, waren sie, bis er dann keine Interviews mehr beantworten wollte, weil irgendein Bildredakteur ihm tatsächlich eine WhatsApp-Nachricht oder so geschickt hat. Oder diese E-Mail, er dachte, das gesehen, ja. Und er jetzt eine Stunde Zeit hätte zu antworten, sonst würden sie ihn negativ darstellen. Er passt ganz gut zur Bild-Zeitung. Ja, aber es ist schwer, sich vorzustellen, wie so die andere Zeitlinie aussieht. Ja, also ich denke viel Zoo-Kram. Viel Zoo-Kram, ja. Und Fußball vielleicht ein bisschen mehr. Also EM wäre jetzt, glaube ich, langsam, oder? Stimmt, Champions-League-Finale wäre dieses Wochenende tatsächlich. Ja? Ja. Ja, schade. Weiß ich, weil ich wäre dieses Wochenende nämlich jetzt eigentlich in Pilsen. Zum Champions-League-Finale. Viktoria Pilsen gegen Rote Rübe Belgrad. Rote Rübe Belgrad gegen... Nee, Viktoria Pilsen heißen die, glaube ich, gar nicht. Doch, so heißt, glaube ich, der Verein aus Pilsen. Die heißen... Aber das wäre ja ein neutraler Platz, Champions League-Finale. Ja. Das heißt, Pilsen würde gar nicht mitspielen. Nee, die würden wahrscheinlich im Stadion von Petersilie Paris oder so spielen. Irgendwas. Baut euch euren Gag selber zusammen. Irgendwas mit Bier. Wir sind ja auch kein Service-Podcast. Nee, die Gags müsst ihr schon selbst machen. Ja, aber Champions League-Finale wäre tatsächlich gestern Abend, glaube ich, gewesen. Das wäre jetzt vielleicht so ein bisschen Thema. Ich wäre mit Freunden halt, wahrscheinlich hätten wir nächste Woche aufgenommen und ich hätte von meinen Eindrücken aus Pilsen erzählt. Stimmt, ja. Ja. Das wäre ganz gut gewesen. Ja, hätte ich so. Wir hatten auch eine Brauereiführung in der Pilsener Urquell-Brauerei. So, mal so ein richtig großes Industriebier besuchen, weißt du? Richtig geil. Hätte ich Lust. Hast du schon mal gemacht? In Bitburg oder so? Ich war tatsächlich, obwohl ich ja in der Nähe von Bitburg aufgewachsen bin, nie bei einer Bitburger Brauereiführung. Warum nicht? Zu nah. Ach so. Du kennst ja nie die touristischen Ziele in deiner Nähe. Ich war schon bei Brauereiführung, aber noch nie bei Bitburger. Ja, das stimmt, ja. Ich wäre in Budapest gewesen. Siehst du mal? Das hätte ich jetzt erzählt, wie es da so war. Und dann von Gulasch und Viktor Orban. Was hätten wir viel Zeug erzählt? Oh, über Viktor Orban hätten wir uns wahrscheinlich auch aufgeregt. Ja. Ja, das gibt's, genau. Macht man ja seit Jahren. Das hätten wir gemacht. Ja, viel Spaß jetzt mit dem Scheiß, den ihr euch jetzt anhören müsst. Das hat die wahrscheinlich die darkest Timeline. Obwohl, wenn man andere Länder schaut, ich glaube, noch eine darkere Timeline in den USA zu kreieren, wird schwer. Verrückter Präsident. Ja, jetzt noch Unruhen. Unruhen, Aufstände. Ist der George Floyd. George Floyd. Dann Corona und halt einfach das Schlimmste in den USA, weil gerade passiert ist halt, dass Donald Trump sich jetzt über Twitter aufregt. Das ist so geil. Weil ich glaube, so werden nämlich dunkle Zeitlinien auch kreiert. Ja. Wenn du so Paradoxien einfach als Präsident von einem großen Land, ich glaube nämlich, die USA sind nicht mehr das wichtigste Land, sondern einfach von einem großen Land. Aber schon so das bedeutendste oder auch die größte Volkswirtschaft und so? Vielleicht, ja. Ja. Aber nicht mehr lange, wenn der Herr Trump so weitermacht. Ja. Weil er so viele Paradoxien aufbaut und die kreieren dunkle Zeitlinien. Ja, die bringen das Zeitgefüge durcheinander wahrscheinlich auch. Ja. Und man kann es nicht mehr zurück. Weißt du, wenn ich die Zeit wäre, wenn ich so ein konsequenter Zeitstrang wäre und da ist dann ein Präsident, der sich auf Twitter, über Twitter aufregt und sagt, ich werde da verbieten. Twitter. Hier. Ich mache Twitter zu. Ich werde die mehr kontrollieren. Ich will hier aber posten, wie ich will. Dann denkt sich, wenn ich ein konsequenter Zeitstrahl wäre, würde ich auch sagen, okay, ich werde jetzt ein dunkler Zeitstrahl. Ja. Jetzt wird es finster, Kids. Da habe ich im Zuge dieser Berichterstattung über Trumps Twitter-War, der gerade läuft, habe ich eine Zahl gesehen. Da machen wir ein kleines Rätsel draus. Oh ja, schön. Wie viele, warte mal kurz, wie war das formuliert? Kleinen Augenblick. Ja. Das machen wir jetzt live. Ja, ihr habt ja auch noch immer ein bisschen Zeit, obwohl das ja auch die große Zeitlüge. Heute ist Thema Zeit. Zeit, genau. Genau. Wie viele falsche bzw. irreführende Aussagen hat Trump seit Amtsantritt formuliert? Also jetzt nicht nur in Twitter, sondern auch soll ich mal einfach alle schätzen? Kanäle. Nee, ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Darf ich erstmal schätzen? Ja. Nee, ich bin mir sicher, das ist vierstellig. Okay, ich gebe dir einfach mal die drei Dinger und du darfst dann raten oder wissen, wie du willst. Sind es 180, 1800 oder 18.000? Ich bin bei 1800, weil 18.000 wäre schon Wahnsinn. Es sind 18.000. Wie kann man denn 18.000, wie lange ist er jetzt Präsident? Drei Jahre? Ja, so dreieinhalb Jahre. Das ist doch Wahnsinn, dann muss ich mal den Taschenrechner, weil wenn du jetzt auf durch Tage, ja. Also sind wir mal, ich glaube ich jetzt, das dritte Jahr ist gerade so schon ein bisschen länger dran, aber nehmen wir mal einfach 365 mal 3 und geben ihm nochmal 100 Tage drauf. So, ja, sowas. So gut, dann haben wir ungefähr 1200 durch 18.000. Nee, 18.000 durch 1200 müssen wir ja rechnen. Ja. Ganz kurz, dass ihr nicht denkt, das ist eine populistische Aussage von mir, von uns. Quelle ist die Washington Post. Ich würde ihr vertrauen. Ja. Dann hat er 15 falsche Meldungen oder falsche Fakten. Ich mag diesen Begriff gar nicht, weil das macht Fakten. Also falsche Fakten. Falsche Fakten ist ganz schlimm. Post, alles doofe Begriffe. Also er lügt 15 Mal am Tag als Präsident. Kann man so sagen, weil wenn Falschmeldungen sind, dann lügt er einfach. Falsch bzw. irreführend, so war es formuliert in dem Artikel. Aber 15 pro Tag musst du erstmal schaffen. Ist ein Haufen, ja. Ja. Also das schaffe ich nicht. Nee. Selbst wenn ich es drauf anlege. Und selbst wenn du die ganze Zeit eine Kamera vor dir hättest, würdest du nicht schaffen. Nee. Also so auch. Ich glaube nicht mal in einer Folge Schaumbad schaffe ich das 15 Stück. Nee, und wir legen sogar drauf an manchmal. Ja, eigentlich lügen wir nur. Das ist schon 18.000. Also laut Washington Post. Ja, ich vertraue ihnen, ja. Also ich habe das von der Zeit und die haben Washington Post zitiert. Ja, jetzt geradezu. Und ich damit, die, ja. Viruszeiten, in der Virus-Timeline, merkt man ja auch, wie viel Bullshit er so am Tag rauslässt. Also eine Pressekonferenz reicht ja eigentlich schon, um solide mal 10 falsche. Ja, genau, du musst ja Sachen nur eine halbe Stunde, er muss ja nur eine Viertelstunde reden, da kommen ja schon pro Minute eine irreführende Aussage oder falsch. Ja. Also das habe ich jetzt im Zuge, der hat diesen einen Tweet abgesetzt mit When the looting comes, comes the shooting. Ja. Okay. Ich habe auch ein interessantes Video gesehen, da lief so die Nationalgarde durch ein Wohngebiet und irgendjemand hat die gefilmt halt aus seiner Haustür raus und dann irgendwann haben die angebrüllt, Kamera aus, reingehen und irgendwann haben sie dann geschossen. Tatsächlich. Die haben dann auf diese Tür geschossen. Was ein verrücktes Land, oder? Stell mal vor, du würdest hier auf... Gut, das Problem ist, in deutschen Städten hat man keine Porsche. Achso, Terrasse. Also, Terrasse vorne vorm Haus. Der Deutsche sitzt lieber hinterm Haus. Ja. Ja. Aber stell mal vor, du stehst halt einfach cool vor deiner Tür und dann, ach, die Polizei, fühl mich mal... Weil eine Armee, die durch deutsche Straßen läuft, das ist eigentlich die Nationalgarde. Die sind schon Teil der Armee oder sind die eine Armeepolizei? Weiß ich nicht. Ja, ich kann das mal bitte jemand in die Kommis schreiben? Ja, das ist, ich glaube, das ist irgendwas Paramilitärisches. So wie die im Iran, die haben doch auch zwei Armeen. Das hatten wir mal besprochen. Als dieser eine Typ erschossen wurde von den Amerikanern, der General. Ja, die haben diese eine Garde und die normale Armee. Wahrscheinlich ist es da auch so. Du warst Salami-Fan. Genau, der Chef von dieser Nationalgarde, Revolutionsgarde oder so heißen die im Iran, der hieß Salami mit Nachnamen. Ja. Und deswegen warst du ja deshalb mochte ich diese Revolutionsgarde so gern. Ja. Wer ist denn Kriegsminister in den Vereinigten Staaten von Amerika? Ich habe mir die neuen nicht gemerkt, weil die so... irrelevant sind. Und weil die jeden Monat... Weil die halt ständig wechseln. Das ist halt so... Weißt du, es hat ja auch manchmal Vorteile. Ich meine, wir haben Andi Scheuer. Den könnte man mal auswechseln. Aber im Prinzip kann man sich so wenigstens den Namen merken. Stell mal vor, die CSU würde da jeden Monat einen anderen inkompetenten Brillenträger mit nach hinten gegehten Haaren hinsetzen. Das wäre ja furchtbar. Ja. So viele haben die, glaube ich, auch gar nicht... Oder meinst du, da ist so ein Andi Scheuer? Und Scheuer. Gutenberg und Scheuer. Stimmt. Der hatte auch... Könnte man eigentlich mal als Regel machen, einfach auch für die CSU, einfach mal ein Service von uns an die CSU. Einfach, wenn die Leute nach hinten gegelte Haare und eine komische Brille haben, meistens mit runden Gläsern, lass die Finger davon einfach, CSU. Ja, genau, die sind, die taugen nix. Die taugen nix. Die taugen nix. Naja... Also, Markus, du kannst auch gerne mal bei uns anrufen, der zukünftige Schanzler. Schanzler? Oh Gott, Markus Söder als Kanzler. Ich freue mich drauf. Ich glaube, wir werden es erleben, wie du Lust hast. Jetzt weiß keiner, was du meinst. Ach so, stimmt, das ist wieder, wenn man sich sieht. Genau, wir müssen Podcasten wieder lernen. Ja, wir haben uns, Wir haben uns über Bierflaschen unterhalten. Genau, und hier gibt es noch Blicken. Zwei und ich habe mich für das eine entschieden. Man ist ja auch gar nicht mehr so sehr gewöhnt, Leuten wirklich so Auge in Auge anzublicken. Auch wenn zwischen uns jetzt auch so ein Duschvorhang und zwei Höhenmeter liegen. Zwei Höhenmeter. Ist aber schon ganz schön unter der Decke hier im Bad. Ja. Vom Schaumbad. Ja, Bad. Du bist näher dran. Wie ist es mit dem Schimmel an der Decke? Sieht gut aus. Sieht gut gelüftet. Gut gelüftet. Gut gelüftet, Raum. Viel gelüftet in letzter Zeit, Mama und ich. Mama, vergiss das Lüften nicht. Die Aerosole. Die Aerosole. Das habe ich vorhin schon nicht verstanden. Was sind nochmal Aerosole? Das sind die kleinen Tröpfchen in der Luft, die gefährlich sind. Ah. Also es gibt ja, wenn ich dir jetzt ins Gesicht spucken würde, hätte ich dich mit der Tröpfcheninimpfung infiziert. Da wir jetzt aber die ganze Zeit so aufgeregt reden, stoßen wir Nebel von gut fliegenden Wasserpartikeln, Speichelpartikeln, die in der Luft einfach schweben, wie Kesper, das freundliche Gespenst. Ah, okay, so kann ich mir das vorstellen. Genau. Und diese kleinen Luftgespenster, die haben immer noch so einen kleinen Virus in der Tasche, falls derjenige, der die Luftgespenster aus seinem Mund gelassen hat, den Virus hat, dann steckt der Virus sich auch gerne in die Luftgespensttasche. Du erklärst, wir sollten einen Kinderpodcast machen. Ja, du erklärst es so hi, schön. Hi, bei Logo. Hi, grüßt euch. Also, der Virus. Du erklärst es so schön wie ein Vater. Also, ich würde jetzt gerne auf deinem Schoß sitzen, während du mir das erklärst. Ja, ach, nächstes Jahr können wir bestimmt wieder. Dann kannst du dich mal auf meinen Schoß... Ja. Nehmen wir mal eine Folge auf, wo wir uns dann immer mit dem Schoß abwechseln. Also, und der andere muss dann auch immer mit so einer Kinderfernsehenstimme reden. So wie Armin von... Der Sendung mit der Maus. Liebe Kinder. Ja, hallo. Setzt euch mal auf meinen Schoß. Ich erkläre euch das jetzt. Darf man das heute noch machen? Einfach so als fremder Mann? Kinder dazu auffordern? Wenn Armin von der Sendung mit der Maus jetzt immer Kids auf dem Schoß hätte, fände ich ihn komischer. Ich glaube, bei ihm würde es gehen. Armin dürfte machen, weil wir sind alle, selbst meine Urgroßeltern sind mit dem aufgewachsen. Ich glaube, Armin macht tatsächlich schon seit 1870 die Sendung mit der Maus. Ja. Gibt es Mäuse überhaupt schon so lange? Mäuse schon, aber die Ente ist ja später dazugekommen. Am Anfang war die Maus ja, glaube ich, sogar ganz alleine. Und dann kam relativ schnell der Elefant. Ja. Und dann kam irgendwann die Ente. Und das ist lustig, wenn ich heute noch durch Zufall manchmal die Sendung mit der Maus sehe und da laufen die Einspieler mit der Ente, habe ich Wut in mir. Weil ich habe die Ente schon als Kind gehasst. Was soll die denn da jetzt? Nee, weil die neu dazukam, sondern weil sie auch immer so nervig ist. Die macht meistens dem Elefanten irgendwas kaputt. Ja, und die schnattert immer und die rennt im Kreis so und flattert mit ihren Flügeln. Furchtbare Viecher. Bei Maus und Elefant liegen meine Sympathien nämlich gleich verteilt auch. Und dann kommt Ente irgendwo ganz unten. Ja, also, okay. Ja. Nee, ich hätte jetzt gedacht, du machst du nicht, weil neuer Charakter macht dieses Buddy-Gefüge kaputt zwischen Maus und Elefant. Ja, nee, ich weiß nicht. Würde mich auch mal interessieren, warum sie die Ente überhaupt eingeführt haben. Vielleicht sollten wir einfach mal so als... einen Schwung reinbringen. Wie wäre, wenn wir mal tatsächlich mal einen Brief aufsetzen mit so einer... Also einer von uns beiden, wir sind ja beide Rechtshänder, schreibt den Brief mit links, damit wie eine Kinderschrift aussieht. Okay. Und wir unterschreiben dann auch einfach mit Peter und dann in Klammern 8 dahinter und John Paul. Und noch falsch geschrieben, weil das ist ja deine Schrift. Also du schreibst dich natürlich zuerst, so klar, als Kind. Klar. Peter und... Jean-Paul, irgendwie mit T, J oder so. Jean-Paul. Und was steht in dem Brief drin? Wann die Ente erfunden wurde. Ah, okay. Das würde uns interessieren, weil wir würden sie hassen. Also wir können ja so versteckt auch so, wo sie denken, oh, da sollte mal ein Pädagoge eingreifen bei den Kindern. Weil dann nehmen sie es ernster. Also so eine kleine Mordfantasie bei der Ente noch so. Von Achtjährigen. Von Achtjährigen so. Wir gucken gerne eure coole Sendungs... Und dann auch hinten so, also nicht nur Sendung, sondern dann noch ein Z einfach dazu. Sendungs. Ja, wir gucken gerne eure Sendungs. Wir gucken gerne eure Sendungs. Schauen's gerne zu, Shaun das Schafs, super lustigs. Und auch Erklärfilme haben uns schon viel beigebracht. Aber was ist mit dieser Ente? Fragezeichen. Wir hassen diese Ente? Fragezeichen. Wann kam die Ente dazu? Wichtige Frage. Wir würden gerne die Ente erwürgen. Oder so. Ja. Und dann, wir haben euch liebs. Peter 8 und Charles Paul. Wie alt bist 7. Du? 7. Ich bin 7, ja. Du bist 7. Weil du bist ja ältere, du hast ja geschrieben. Also ja, ich kann schon schreiben. Du bist erst 7. Ich bin 7. Du bist erst beim J. Ich mache dann unten noch irgendwie, schreibe ich auch PZ, auch von mir oder so. Aber so ganz komisch gekrakelt. Und dann schickt man den Brief einfach mal an die Maus. An die Maus? Oder ich dachte eher so an die Bundesregierung oder so. Ja, die... Ich meine, das ist ja öffentlich-rechtlich, das ist ja Regierungsfernsehen. Stimmt, ja. Da kann man es ja direkt. Alles von mir, der könnte mir auch eigentlich direkt Bill Gates und Melinda Gates diesen Brief schicken. Ja, stimmt. Meinst du, die können diesen Reptiloiden, die können Deutsch? Ja, ja. Die können ja alle Sprachen. Ja, klar. Nee, aber ich würde sagen, bei der Maus haben wir die richtigen Ansprechpartner, weil die nehmen das ernst, wenn er so ein Kind noch schreibt. Also. Ja, genau. Vielleicht wird es dann auch in Twitter veröffentlicht von denen mit einer Antwort und sehr herzzerreißend und alle denken, oh, wie süß. Also Obama, der hat manchmal auf solche Kinderbriefe geantwortet. Ja. Und die gingen dann natürlich immer, fanden alle immer ganz herzzerreißend. Wäre eigentlich ganz cool, wenn Trump auch auf solche Kinderbriefe antwortet, immer mit wrong, wrong, wrong, lame, lame, gay. Wrong question, I'm awesome. Fuck off, you're president. Fucking 8-year-olds. Nee, aber das wäre doch ganz schön. Dann könnte man doch vorne auf den Brief tatsächlich dann noch so schlecht gemaute Maus und Elefanten, wie sie gerade... Eine durchgestrichene Ente. Nee, auch so Maus und Elefanten meucheln irgendwie die Ente. Noch so, die müssen ja aware werden. Die müssen ja, ja. denken, da muss ein Pädagoge ran. Ja. Die Kinder sind gefährlich. Deswegen müsste man da irgendwie, vielleicht hat Elefant so eine Kettensäge im Rüssel und schwingt die gerade Richtung Ente. Glaubst du, Donny würde die Revolutionsgarde auf uns hetzen? Also Donald Trump? Wegen unseres Podcastes. Ja, wegen des Briefs. Wenn wir jetzt Donald den Brief auch schicken. Nee, den fände er wahrscheinlich lustig. Also, weil die Sprache ist gut. Und Gewalt. Genau. Und also, er versteht's. Ja. Er versteht es. Das Sterbenwesen. Und wahrscheinlich, also das ist ein bisschen traurig, aber wahrscheinlich würde Donald Trump die Ente auch nerven, weil er denken würde, die machen sich über mich lustig, weil die Ente ja auch eine gelbe Frisur hat. Oder so. Und auch einen orangen Schnabel. Eigentlich ist sie ja genau wie Donald Trump. Vielleicht habe ich als Kind schon... Weil so eine Ahnung. Die Timeline anders war und Trump da schon Präsident war, schon eine Ahnung. Also aus einer Parallelzeitlinie irgendwie. Wann bist du geboren? 2013 ungefähr. Wenn ich 7 jetzt bin, 2013. Ja. Ja, was glaubst du, würden wir auch so Briefe kriegen von wütenden Kindern, wenn wir jetzt noch eine Ente mit uns in den Podcast holen würden? Vielleicht sollten wir mal eine Ente einfach als Gast haben. Ja. Dann können wir das ausprobieren, ob dann Kinder sich beschweren. Also einfach nur eine echte Ente hier. Einfach nur. So im Badezimmer. Die fühlt testen. Sich ja auch pudelwohl. Ja, genau. Die hat ja hier Wasser. Die würde uns aber wahrscheinlich auch tatsächlich in die Wanne scheißen. Ja, und wir würden sie hassen. Ja. Die würde uns halt ärgern. So wie die Ente, den Maus und die Elefanten. Den Maus und dem, die Elefanten. Dem Maus. Ärgern. Tut. Würgen. Tun. Tunsen. Genau. Tunsen ist, glaube ich, das richtige Wort. Wann würden wir sie erwürgen? Wie lange würde das dauern? Wahrscheinlich nicht lange. Weil ich habe ja Hass auf wenige Tiere. Eigentlich nur Tauben. Und Enten. Und jetzt wird mir bewusst, Enten sind die Tauben des Teiches. Also die hasse ich auch. Die Tauben des Teiches. Ja. Das ist Kanada der Enten. Nee, dann wären sie aber Tolles. Ja, stimmt. Ja. Was ist das Kanada von Tauben? Amseln? Das Kanada von Tauben ist Spatzen? Die Blaumeise, weil sie bedroht ist. Und sehr freundlich und so einen schönen gelben Bauch hat. Ist Kanada bedroht? Ja, immer. Die haben eine Grenze mit den USA. Okay. Ja. Das ist, so, stell mir vor, du bist siamesischer Zwilling von einem saufenden, rassistischen. Jetzt scherzt du aber über den Kamm. Was? Amerika als saufende. Ich beschreibe Amerika einfach nur momentan, weil es ist ja auch sehr zerrissen. Deswegen ist. Bist du eigentlich mit deinem Bruder Amerika? Es gibt die vernünftigen Leute. Oh Gott, ich nenne dich vernünftig, aber egal. Also es gibt dich und dann hast du noch so einen saufenden, leicht beschränkten, rassistischen, siamesischen Zwilling, der an dir dran klebt. Und das ist ja Amerika. Also du kannst dich nicht trennen, weil die Bevölkerung ist ja klein. Also kannst ja nicht die Hälfte der Bevölkerung rauswerfen, auch wenn dein Zwillingsbruder, der an dir klebt, immer möchte. Und damit musst du halt einfach klarkommen. Okay. Ja. Und deswegen ist eigentlich auch tatsächlich der Begriff zerrissenes Land falsch. Weil wenn du ein siamesischer Zwilling bist, Land. Ist ein zusammengewachsenes Land. Amerika aus Idioten ist ein zusammengewachsenes Land. Aus Idioten und normal denkenden Menschen, ja. Aber was man oft vergisst, in Kanada hat ein riesen Rassismusproblem. Ja, weiß ich, ja. Also das wollen aber wir mal nicht unter den Tisch fallen lassen. Nee, in unserer heilen Podcast-Welt ist Kanada einfach das beste Land der Welt, ja. Man muss auch ein bisschen... Wir reden von diesen Streber-Großstädten, ja. Vancouver und Toronto und so. Vancouver. Vancouver. Vancouver and Montreal. Weil das ist gecovert vom Van. Montreal. Montreal und Vancouver. Wank-Cover. Wichsen. Ja. Ja, aber verstecktes. Also... Gecovert... Unterm Blanket. Daher kommt der Name. Daher kommt der Name heimlich... Vancouver heißt eigentlich heimlich Wichsen auf. Genau, du nimmst halt Covers halt, also nimmst ein Blanket oder so. Du coverst dein Gewanke. Ja, genau. Also einfach mit Decke über dem Schoß zum Beispiel. Das ist die Stadt. Wenn man eine Stadt so beschreiben kann, dann Wankover. Ja. Ja. Und das war, Montreal ist halt einfach eine reale Stadt. Das war der beste Gag bis jetzt in dieser Folge und der war mäßig, auf dem Niveau von einem. Ja. Ich geht ums Wichsen. Bin übrigens letzt nochmal ein bisschen länger Auto gefahren und habe Heinz Strunks Kolumnen in der Titanic durchgehört. Oh, und? War ganz unterhaltsam und er hat aber häufig sehr schlichte Witze, die er dann als ein Euro-Gag bezeichnet und die dann einfach, also die kann man ihm für einen Euro abkaufen. Ah. Und das wäre jetzt so eine, das wäre so ein 1-Euro-Gag gewesen. Naja, komm, 1,50 gebe ich dir für den. Nee, die von Heinz Strunk sind zum Teil besser. Noch also besser als Wank, ja, vielleicht Cover. Vielleicht sollten wir auch einfach diese Gags kaufen. Die 1-Euro, hast du ein Beispiel? Also wir überweisen dann natürlich den Euro nachher dann. Wenn du den jetzt... Hast du ein Matthias Beispiel? Half-Pappe. Ja, genau. Ja. Hast du ein Beispiel für einen 1-Euro-Gag? Nee, mir fällt gerade keiner ein, leider. Aber die sind schon so Fips-Asmus-Niveau. Aber, okay, okay. Ja. Aber die sind auch sehr, sehr häufig sehr vulgär. Da würde dir gefallen. Also der Begriff Fick-Sahne fällt sehr häufig in diesen Kolumnen. Und da habe ich sofort... Irgendwie beim Hören mit Heinz Strunks Stimme habe ich sofort an dich gedacht. Komisch. Habe ich gedacht, der würde Peter gefallen. So. Da geht es nämlich immer darum, dass sein Nachbar irgendwie alle Autos hasst und die schon immer doof nennt. Irgendwie Opel kaputt und der Mazda verreckt doch und so. Und die fahren nämlich alle die Scheißkarren fahren alle mit Fixsahne anstatt mit Benzin. Das ist so ein Running Gag und der taucht auch eigentlich fast in jeder Kolumne auf. Das Wort Fixsahne. Ja, immer mit dem schlechten Auto und Fixsahne. Wo waren die? In der Titanic? Die waren in der Titanic, okay, die sind in Intimschatulle, sind jetzt als Buch und Hörbuch erschienen. Jetzt kürzlich erst, ist neu. Ja, ist glaube ich relativ neu, ja. Gibt es auf Spotify vielleicht? Kannst du, ich habe das bei Apfelmusik gehört, aber ich glaube, das ist auch bei Spotify. Hast du was bezahlt? Unserem Haussender. Hast du was bezahlt dafür? Nee, ich bin Apfel. Ich habe ja ein Abo. Ich zahle immer, aber so wie man das heute macht. Ja, also bezahlt. Das ist in dem Streaming-Dienst mit drin. Ja, gut, dann ist aber du, Spotify. Also, wenn du dir das anhörst, wird dir gefallen. Ja. Hey, solange er dreimal Fixsahne sagt, kicher ich. Und ja, und er sagt mindestens 50 Mal. Ja. Ja, von daher. Wenn man das ausrechnet. Also runterrechnet, wie oft am Tag sagt er Fixsahne? Also er sagt auf jeden Fall seltener Fixsahne, als Donald Trump lügt. Okay, ja, das ist auch nicht schwer. Die Quote ist jetzt so hoch. Aber er sagt auf jeden Fall so häufig Fixsahne, wie Mario Barth einen schlechten Witz macht. Nee, dann würde er auch sehr häufig. Naja. Macht Mario Barth noch Witze eigentlich? Ich weiß es nicht. Man weiß es gar nicht. Ist Mario Barth eigentlich... Ich bin ja auch kein RTL-Gucker. Ich kann dir gar nicht sagen, ob Mario Barth überhaupt noch lebt. Vielleicht nicht. Vielleicht hat es ihn erwischt. Aber so jemand wie Mario Barth erwischt das auch einfach nicht. Das ist einfach, ja, wahrscheinlich nicht. Obwohl Olli Pocher hat das auch erwischt. Also der Virus jetzt zum Beispiel. Also reden wir von dem Coronavirus, COVID-19, Coronavirus Disease 19, oder reden wir von dem postfaktischen... Also das größere Virus sind ja diese Falschnachrichten. Ach so, okay, das ist so was Attila Hildmann genau. Und Savian. Nee, das glaube ich bei Mario Barth nicht, tatsächlich. Ich habe nur eben gesagt, also als hat ihn erwischt, habe ich eigentlich gedacht, so ein gerechter, also wenn Mario Barth jetzt einen Unfall hätte, wäre eigentlich wirklich lustig, wenn er von einer Fahranfängerin, von einer Frau angefahren wird und seine schlechten Witze cool, einfach Realität werden. Also er seine gerechte Strafe dafür bekommt. Aber nur Schürfwunden. Nur Schürfwunden, natürlich. Also wir wünschen ihm nicht den Tod. Aber es wäre tatsächlich toll, wenn er von der Fahranfängerin in Berlin dann erwischt würde. Das wäre geil. Und auch tatsächlich einfach eine schlechte Autofahrerin wäre. So. Da habe ich immer Witze drüber gemacht. Und dann wahrscheinlich so als letzte Worte auch, seht ihr, ich hatte doch recht. Weißt ich so? Hab's immer gesagt. Ich hab immer gesagt, was eine Notärztin. Das wäre ein gerechter Tod. Ah, da musste ich von einer Frau operiert werden. Könnt ihr das glauben? Das wär tatsächlich so Karma irgendwie so. Ja, ja. Von wem würdest du dich lieber operieren lassen? Von der Ente oder Mario Barth? Uiuiui. Also sagen wir, die Ente hat eine medizinische Ausbildung und Mario Barth auch. Und Arme und Hände. Also die Ente kann das. Also du wärst einfach nur ein Mensch mit Entenkopf. Könnte ich mit der Ente reden? Mir wäre das Vorgespräch wichtig. Da gibt es dann so einen Übersetzer, Dolmetscher. Dann nehme ich die Ente. Ente, ja. Ja. Aber es ist diese Arschlochente aus der Maus. Also die du, die immer so, so rum im Kreis da mein, schnattert. Da und mein Hass alle nervt. Auf Mario Bart sehr, sehr groß ist, würde ich trotzdem die Ente nehmen, obwohl mein Hass auf die Ente wesentlich älter ist. Aber ich glaube, mit der Ente könnte ich mich noch vertragen. Ja? Mit Mario Bart. Ich glaube, wir passen intellektuell und vom Weltbild nicht so zusammen. Im Gegensatz zur Ente. Zur ja. Die ist zwar nervig, die Ente, aber ist auf der richtigen Seite. Ja, vielleicht bin ich auch eigentlich wie die Ente. So Leute, die so komplett sind wie du, die magst du ja auch meistens, also manchmal ja. nicht. Ja, du bist auch ziemlich nervig. Genau, ja. Und ich mag gerne Streiche, ja. Hast aber und das Herz am rechten Fleck. Wenn jetzt zum Beispiel Maus und Elefant solche alten Buddies wären, wo ich immer nur drittes Rad am Wagen wäre, würde ich auch die ganze Zeit rumnerven, glaube ich, und Streiche spielen. Dann würde ich dem Elefant auch mal sein Babypool kaputt machen oder so. Einfach aus Boshaftigkeit, weil ich einfach auch eine fiese Ente in mir drin bin. Ja. Das ist doch schön, dass wir jetzt dein Kindheitsdrama ein bisschen aufgearbeitet haben. Ein bisschen. Du kriegst langsam Verständnis für diese Ente. Ja, der Tag war ein Gewinn. Schau mal, Therapie. Ja, und passt auch irgendwie ein bisschen zu Pfingsten, das Fest der Vergebung. Stimmt, ja. Und Verabredung. Pfingstare, ja. Vergabe. Vergabe, ich vergabe der Ente. Du vergibst der Ente jetzt? Ja. Ein für alle Mal? Ein für alle Mal kann ich noch nicht versprechen, aber ich werde mir Mühe geben, die Ente besser zu verstehen. Okay, ja. Und hören Sie in der Juli-Folge, Jean-Paul Prüm vergibt Mario Barth. Ja, bestimmt, ja. Mal ja. gucken. Ich grab was Positives über ihn raus. Mario Barth und Xavier Naidoo. Ich heuer einen Privatdetektiv an und hetz den auf Mario Barth, bis er was Positives rausfindet. Super. Was machen Sie denn hier? Mit die ganze Zeit beschatten, wa? Ja. Haben Sie gerade dem Obdachlosen einen Fünfer in sein Becherchen geworfen? Das geht Sie ja nichts an, junger Mann. Und genau, ich vergebe dir Mario Barth. Was du dann sagen? Gucken wir mal. Ich habe aber jetzt ich glaube, ist mal Zeit für einen kleinen Abbinder. Hä? Ja, wir haben uns eine Pause verdient. Ja, und danach, nur damit ihr dran bleibt, kommt unser beliebtestes. Peter hat eine ganz lange Liste. Wir werden nach der Pause einiges abhaken. Abhaken. Jetzt kommt aber erstmal der Podcast ist auch kurz und vom BR finanziert, deswegen hier aus True Klein Crime von Willi Nachdenklich. Der hatte nämlich eine Folge, der diese nachdenklichen Sprüche mit Bilder auch macht. Eine Folge, wo er sehr oft Peter Fußabtreter sagt. Da habe ich einen schönen Abbinder gebastelt. Und der geht jetzt in eure Ohrfresse rein. Peter Peter Fußabtreter. So, wir kommen zurück. Jetzt Peter Fußabtreter. Bei Peter Fußabtreter und Jean-Paul Fuß. Pilz. Pilz. Fußpilz. Jean Fußpilz, Paul. Jean Pilz, Paul, Fuß. Fußpilsener Urquell. Fußpilsener Urquell. So. Aber die Kurve noch gekriegt. Geil. Wir haben uns gerade unterhalten und sind auf den super besten Lifehack der Welt gekommen. Ja. Lifehack heißt auf Deutsch Lebenshack. Lebenshack, ja. Besucht Peters Hackstube, wenn wieder offen ist. Genau. Ja. Das ist ein guter Name für die Hackstube auch. Lebenshack. Lebenshack, ja. Lebenshack. Finde deine Lebensgeister durch Hacken zurück. Oder? Genau. Free your mind through Hack. Genau, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Lifehack, wenn ihr irgendwo zu Gast seid und ihr wart auf Toilette und kommt dann zurück, setzt euch wieder hin. Das Erste, was ihr machen müsst, lobt die Seife eures Gastgebers. Sagt, oh, eure Seife riecht aber gut. Mit diesem Mandel, das riecht toll. Weil dann wissen alle, reinlicher Typ wäscht sich die Hände. Und zweitens, hast du dem Gastgeber ein Kompliment gegeben, was immer nett ist. Ja. Auch was sehr harmloses, also nichts irgendwie, das ist hat keine sexuelle Ladung. Nee, die Seife loben ist. Seife loben ist einfach das Beste, was ihr machen könnt. Und einfach mal auch von hinter den Kulissen aus dem Schaumbad. Ich habe nämlich gerade tatsächlich einfach nur die Seife gelobt. Und Peter ist jetzt noch froh, Ja, ich die Seife gelobt habe. Ich werde jetzt mindestens eine Woche gute Laune haben. Ja. Mood Boost plus 30. Ah, die riecht wirklich so richtig wie eine Seife. Ich würde echt gerne jetzt an deinen Händen riechen. Ja, aber ich würde den Duft auch gerne jetzt teilen mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Einfach so ein wirklicher Seifengeruch, wo du auch merkst, ich habe mir die Hände mit Seife gewaschen. Das ist schon was Tolles. Was ist das für ein Geschmack? Weil ich habe keine Ahnung, ich benutze ja keine Seife, ich bin ja nicht schwul. Das ist halt sehr parfümiert, aber halt so wie so eine klassische Seifengeruch. Aber ich glaube, da ist auch Mandel mit drin oder so. Irgend so eine Blüte wahrscheinlich so. Mandel mit Lavendel oder so. Okay. Also gute Seife. Schöne Seife. Ja. Ihr Seifenleute, ihr seid schon ein verrücktes Völkchen. Da lasse ich mir jetzt auch nicht einseifen. Oder so. Das macht man mit Schneebällen. Ja. Ist cool. Heute haben wir auch wieder unser Signature-Geräusch, weil ich auf diesem quietschenden Stuhl bei dir sitze. Ja, auf dem Waschbecken mit meinen Füßen drin. Und hör mal meinen. Ja. Ja. Ja. Ja. Hast du noch ein bisschen WD-40 hier? Ja. Ja, macht aber nichts. Ja, war auch nur neben dem Desi. War auch nur eine Frage. Eine Frage. Machen wir unsere große Kategorie abgehakt im Wasserbad? Ja, und da dir ja aufgefallen ist, dass wir 7 Wochen immer auf Sendung waren und du wirklich viel zum Abhaken gesammelt hast, freue ich mich auch wirklich drauf. Genau. Und auch wahrscheinlich die Hälfte wirst du immer sagen, da habe ich den Satz aufnotiert, ich lese ihn einfach mal vor. Ja. Okay, aber machen wir uns ran. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, eine Stunde für die Liste gebraucht und jetzt haben wir eine richtig lange. Ich bin mal gespannt. Also, habt ihr noch ein bisschen Zeit und Bock, Leute? Also der Trick ist auch, also wer sich beschwert, eine Podcast-Folge zu lange ist, da gibt es so eine super Erfindung. Das sind so 2 Striche nebeneinander. Die gehen einfach senkrecht runter, parallel. Wenn man da jetzt, wenn ihr jetzt hört, drückt mal einfach auf diese... Nee, Moment mal, ich muss euch vorher sagen, wenn ihr da nichts mehr hört, müsst ihr dann danach auf dieses Dreieck drücken. Aber drückt mal auf diese 2 Striche. So, jetzt habt ihr wahrscheinlich das Dreieck wieder gedrückt. Jetzt sind wir wieder da. Also ihr könnt... Also es ist verrückt, ihr könnt Sachen einfach auf Pause stellen und am nächsten Tag weiterhören. Genau, da und nicht immer schimpfen. Was, eine Stunde? Welcher Mensch soll das denn? Wann bringt ihr denn endlich nochmal eine neue Folge raus? Nee, wir machen jetzt einfach immer nur 4 Stunden Folgen und dann habt ihr einfach, wenn ihr euch geduldet, habt ihr nämlich auch mal 4 Folgen hintereinander mit einer Nummer davor. Das ist ja viel einfacher. Ja. Absolut. Ja. Gut, das war der 2. Lifehack. Einfach mal die 2 parallelen Striche nebeneinander nutzen auch. Mal drauf drücken. Mut zur Pause. Mit dem Touchscreen oder so. Oder mit der Maus. Ihr schafft das. Ihr schafft das. Ich bin mir sicher. Ihr seid groß. Ja. Hoffe ich. Ich hoffe, uns hören keine Minderjährigen. Dürfen sie gar nicht, weil wir haben ja diese Warnung. Wir sind explicit. Genau. Ja, stimmt. Ja. Okay. Erstmal, ich fange jetzt einfach oben an. Genau, ja. Erste Notiz ist, ich verpacke es wieder als Quizfrage. Okay. Wie heißt der Chef, Besitzer, CEO, was weiß ich, von der Firma Sixt Autovermietung? Das hast du gelesen, wie der heißt auch. Ja. Wahrscheinlich heißt der Herr Sechs, so wie der Herr Audi Horsch hieß. Ja, der heißt Erich Sixt. Er heißt wirklich Sixt. Er heißt Erich Sixt. Erich Sixt, auch mit CH, wie der gute alte Honny. Oder ja, wie? Schöner, guter alter Erich. Erich, dann kommt er bestimmt auch aus dem Saarland, weil Honecker kam ja auch aus dem Saarland. Natürlich. Ursprünglich, ja. Und alle Erichs aus dem Saarland sind nämlich tatsächlich auch böse. Erich ist ja die saarländische Version von Erik. Ja, ja, ja, das ist allgemein bekannt. Weiß gut, können wir abhaken. Sehr aber gut. Haken dran. Guter, der Sixt-Mann heißt wirklich Sixt. Erich Sixt. Ja. Weil, also ich kann jetzt nicht mehr an einem Sixt-Autovermietungsgeschäft vorbeigehen, ohne daran zu denken, dass der Chef Erich Sixt heißt. Viel Spaß in eurer deprimierenden Scheiß-Zukunft, wo ihr immer nur noch Erich Sixt seht. Der CEO von Europcar heißt ja auch Europcar. Also wird ganz anders ausgesprochen. Europe ist sein Vorname. Das ist osteuropäisch für Josef. Nee, das ist der Nachname. Der heißt auch Erich mit Vornamen. Ach und so. Heißt dann Europcar. Europcar, das ist so ein alter böhmischer Name. Ist das. Ein böhmischer. Europcar. Ja. Böhmischer Wein ist wie das Blut der Erde. Ja. Okay. Nächste Notiz. Mitsingen unter der Schutzmaske. Was bist du für ein Mensch, wenn du Musik hörst, wo du den Text kennst? Musst du dann mitsingen oder zumindest deine Lippen mitbewegen? Nee, kann ich mich beherrschen. Kannst du? Ich kann es nicht. Ich mag es aber tatsächlich, ich finde der beste Ort zum Mitsingen, und das jetzt keine Überraschung, werden viele Leute teilen. Das ist halt, alleine im Auto. Ja. Da kann man aus vollem Hals mitsingen, vor allen Dingen, wenn du auf der Landstraße bist. Und da ich ja in der ländlichen Gegend groß geworden bin und mit 18 das Auto noch wirklich Freiheit war, bin ich sehr gerne laut singend mit lauter Musik über Landstraßen gefahren. Ja, aber manchmal macht man es dann, fährst du durch die Stadt und stehst an der Ampel und singst trotzdem noch mit, weil man einfach nicht anders kann, weil man, ja, weil man will. Aus und dann gucken Grund, die Leute rein und denken, was für ein Trottel. Aber jetzt gibt es ja diese Schutzmasken. Ah, und dann sieht man ganz wer. Und jetzt kann singt. Ich einfach immer mitsingen. Stimmt, keiner sieht, wer singt. Ja. Ja. Wo du gerade sagst, an der Ampel laut mitsingen, das ist mir tatsächlich während meines Studiums noch passiert. Da bin ich zu einem Kumpel und war tatsächlich in einer Lernphase, also war tatsächlich nicht betrunken oder sonstiges. An einem Sonntag. Hoffe ich, wenn du aufgefahren bist. Sonntagmorgen, genau, sollte man eh nicht tun. Aber an einem Sonntagmorgen habe ich bei ihm Bücher abgeholt, die ich dringend brauchte. Klar, was Studenten halt so machen. Und stand am Pragsattel und meine einzige Freude war, laut Musik zu hören in dieser Zeit und im Auto mitsingen. Das war ein Freiheitsgefühl. Das damals. War deine einzige Freude in dieser Zeit. Das war in den 3 Tagen, wo man auf die Klausur. Das war Mini-Corona. Ach so, die Zeit, ja, ja, ja. Genau, auf die Klausur gelernt und dann Sonntagmorgen mir die Bücher noch geholt und war halt laut. Irgendeinen Punkrock-Song am mitsingen, wahrscheinlich nur Use for Name oder so ein Zeug. Und guck nach links und neben mir steht die Polizei. Und die haben mich natürlich sofort rausgezogen und haben mir nicht geglaubt, dass ich nüchtern bin. Echt? Weil ein total verpeilt wirkender Mitzwanziger. Mit blauen Haaren. Nee, die Haare waren da normal, eher verzauschtelt. Auf jeden Fall musste ich da das volle Programm machen. Mit Becherpinkeln und so weiter. Ja, Glück gehabt, und die waren Klausurphase. Die waren fürchterlich unfreundlich und ich war auch sehr fürchterlich unfreundlich. Das hat nicht zur Entspannung der Situation beigetragen, sodass ich auch relativ lange mit denen rumdiskutiert habe. Und dann ist mich der Drogentest tatsächlich negativ ausgefallen. Ausnahmsweise, weil ausnahmsweise, der Klausurphase ja. war. Also mal ausnahmsweise nicht auf Crystal Auto gefahren, wie ich sonst immer mache und Autobahnreiser spiele. Jedenfalls ist er negativ ausgefallen und die waren aber beide so überzeugt davon. Und richtig enttäuscht. Die waren tatsächlich, weil wir uns ja auch nicht so gut vertragen haben vorher, waren sie tatsächlich fassungslos, haben beide auf den Test gestarrt, haben diskutiert, was sie noch tun könnten, aber mit negativem Test ist halt doof zu sagen, du musst jetzt noch mit Blut abnehmen, ist rechtlich ja auch schwierig, haben dann glaube ich lange diskutiert, ach, vielleicht ist der wirklich nüchtern und hat nichts im Blut. Und haben dann tatsächlich einfach den Streifen in die Hecke geschnipst, also diesen Teststreifen, okay. Sind in ihren Dienstwagen eingestiegen und weggefahren, ohne ein Wort zu mir zu sagen. Und dann stand ich halt und dachte, tschüss hätte man schon sagen können. Das ist so ein schönes Gefühl, so zwei Bullenarschlöcher richtig sauer zu machen. Ja, sie waren richtig sauer, ja. Ja. Ja, und mir war das eigentlich egal, weil ich war ja so verpeilt an dem Tag auch. Also das Einzige war nur, ja, ich habe halt versucht, meine Situation zu erklären. Ich bin gerade zu einem Kumpel Bücher holen gefahren, weil ich heute hier lernen muss. Bücher holen. Und sie haben alles als wahrscheinlich als verrückt abgetan, weil ich ja so gut gelaunt zu Rockmusik im Auto. Und dann Sonntagvormittags. Ja, und dann auch mal eine Frage an alle Frauen und Männer in diesen komisch blauen Uniformen, die ihr mittlerweile habt. Nur weil jemand Freude an Musik hat, ist er drogensüchtig. Ja. Ja. Hey, du hast Glück gehabt, dass du helle Hautfarbe hast. Stimmt, ja. Sonst hätten sie wahrscheinlich auch noch, also mein Perso wollten sie sehen. Die hätten dich, vielleicht hätten sie, wenn sie auf so deinen Nacken so lang gekniet, bis du erstickt wärst, oh Gott, und gestorben. Ja, aber zum Glück. Vielleicht. Passiert anscheinend auf der Welt. Ja, obwohl in den USA passiert auch zu viel. Naja, egal. Ja, jetzt siehst du wieder First World Problems. Ich erzähle so lange davon und du bringst diese Geschichte und ist alles wieder... George Floyd. Ich wollte eine nette Geschichte erzählen, aber gut. Hack man wieder ab. Mal gucken, rassistische Polizeigewalt. Man biegt immer wieder in die rassistische Polizeigewalt Amerikas. Ja, und versaut dem Podcast-Kollegen damit nicht nur die Pointe, sondern auch die Laune. Ja, ja. Eigentlich immer, fast jedes Thema endet in rassistischer Polizeigewalt. Ja, bei dir schon, ja. In Amerika. Ja. Und du bist wie die USA. Bei dir endet auch alles in rassistischer Polizeigewalt. Wie auch immer. Bei mir ist noch nie irgendwas in rassistischer Polizeigewalt geendet. Ja, das sagst vielleicht, du jetzt. Weil ich weiß bin. Ja, vielleicht. Ja, Schwein gehabt. Also ich. Wir hatten ja schon mal die großen Nachteile eines weißen mitteleuropäischen Mannes. Und die Liste war ja sehr, sehr kurz. Ja. Es gibt nicht so viele. Nee. Okay, machen wir einfach nächsten Punkt. Ja. Mal gucken, ob wir zu rassistischer Polizeigewalt kommen wieder. Ich vermute, du wirst dir größte Mühe geben, aber gucken wir mal. Es ist nur so ein Wort-Ding. Okay. James Bond. So jemand, der gut in James Bond, nee, der gut im Game ist, ist der James Bond, oder was? James Bond, ja. Das steht da, was weiß okay. ich, was ich mir dabei habe gedacht habe. Habe ich früher damals gerne auf der N64 gespielt. James Bond? James Bond, ja. James Bond. Gut, können wir abhaken. Alles klar. Wie kommst du da jetzt noch zu rassistischer Polizeigewalt? James Bond war weiß. Ja, und, ja, gut, hack mal. Wir hangen einfach ab. Du musst ja dir jetzt keine Mühe geben. Doch, irgendwas mit Exekutive und so weiter. Ich meine, James Bond ist ja auch, es ist ja gleicher Arm theoretisch, oder? Ja, ja. Naja, nicht ganz. Das ist Militär, glaube ich. James Bond ist Militär, Polizei ist ja Innenministerium. Ja. Naja, nächstes Thema. In Thüringen verschiebt sich die Eröffnung des Bratwurstmuseums. Das ist sehr traurig, ja. Ja, da, ja. Das hat mich gebrochen. Ja. Und ich habe überlegt, aber ja. Schön auch, es gibt so viele wahnsinnig abstruse Museen. Wir haben hier in Stuttgart das Schweinemuseum, wo einfach nur Schweinfiguren sind. Mein Liebling, wo ich tatsächlich schon vorbeigefahren bin, aber noch nie reingegangen bin, aber schon häufiger vorbeigefahren, in der Pfalz in der Nähe von Pirmasens. Da wurden früher viele Schuhe produziert, aber das ist das Deutsche Schuhmuseum. Finde ich jetzt auch nicht. Brauchen wir. Ja, aber. Gibt es auch ein Handschuhmuseum? Ich glaube, ja. Ein Sockenmuseum? Wahrscheinlich. Ein Beinhaarmuseum? Das glaube ich nicht. Aber das könnten wir ja aufmachen. Ja. Nee, ich dachte mir, wir machen ein Notbratwurstmuseum auf jetzt. Was ist ein Notbratwurst? Ja, das Bratwurstmuseum macht er jetzt nicht auf und wir machen jetzt ein Notbratwurstmuseum auf. Okay. Also schnell hochziehen. Weißt du, ja. wie was sie sich in Brasilien werden in Stadien umgebaut zu Krankenhäusern. Darf ich dann tatsächlich so einen eigenen Raum bekommen für mein links-rot-grün versifftes Veggie-Wurst? Ja, ja, klar. Genau. Hey, wir sind weltoffen. Ja, ich würde die Veggie-Wurst-Abteilung dann. Weil er auch immer mit schlechten Führungen so. Also du gehst bis zur Tür, das Veggie. Ho, und jetzt übergebe ich sie an meinen Kollegen, Jean-Paul. Diesen Loser. Und dann komme ich so um die Ecke so, hallo. Hallo. Ihr habt jetzt über tierische Fette geredet, wir reden jetzt über pflanzliche Fette. Treten Sie ein, rutschen Sie aber nicht aus. Es gibt Basis von Ei, Basis von Erbsen. Und dann kommt die Polizei um die Ecke und prügelt alle Schwarzen nieder und bringt sie um. Oh Gott. Oh. Ich glaube, das ist noch zu früh, Peter. Das ist wirklich noch zu früh. Da sind noch Riots in den USA. Also machst du. Da sind heute Leute gestorben. Okay, okay. Nein, es ist wirklich noch zu früh. Es ist nicht wirklich. Den Witz machen wir 2021, wenn die Leute wieder gut gelaunt sind. Wenn wieder Gras drüber gewachsen ist. Ja. Dann passiert es ja eh wieder ein Jahr später. Ja, die USA-Reflexion ist ja jetzt nicht so die Stärke. Jetzt bin ich wieder. Gegen einen Nationalstaat am Hetzen. Ja, ja, das ist so dein Ding. Lass uns mal die Liste abhaken. Vielleicht Bratwurst war schon mal besser, obwohl war auch kein gute Laune-Thema, weil das Museum macht ja noch nicht auf. Ja, also ihr könnt spenden für mein Notbratwurst-Museum. Okay, ja, finde ich gut. An Konto Nummer 4. Ja, finde ich gut. Oder 4. Bei PayPal? Nee, habe ich nicht, so. Weil ich alt bin. Ja, nee, wir machen aber eins auf für Bratwurst. Okay, machen wir. Ich vertraue dieser New Economy im Silicon Valley nicht. Okay, lass mal ein bisschen, ja. Lass mal lieber weg. Ja. Nee, einfach das Feld IBAN. Einfach eine 4 reinschreiben und dann Betrag überweisen. Und dann mein BIC-Code aber bitte noch. Sicher ist sicher, falls ihr aus dem Ausland überweist, einfach das P. P? Also ist dann BIC. Ja. Okay. IBAN 4 und dann BIC P. Name Notbratwurst. Notbratwurstmuseum. Genau. Alles klar. Zuffenhausen. Wir machen in Zuffenhausen aus. Ja. Das passt irgendwie zu Bratwurst. Nächstes. Ja, Keine Ahnung, was ich da. Ich habe mir überlegt, ich bin mir nicht sicher, ob ich Agnostiker oder Atheist sein soll. Ich glaube, das haben wir schon besprochen. Haben wir schon. Aber ich würde Agnostiker nehmen, weil da bist du auf der sicheren Seite bei den meisten Religionen. Ja. Also. Ja, warte, was heißt, Atheisten kämpfen dagegen, Agnostiker lehnen es ab? Nee, Atheismus ist ja kein Glaube an eine höhere Macht. Mhm. Und Agnostiker erkennen eine höhere Macht vielleicht an, lehnen aber die Kirche auch ab. Okay. Ja. Ja. Ja. Okay. Agnostiker ist halt ein bisschen weniger idealistisch so. Und der Song From the East Coast to the West Coast war ein geiler Song. Ja, ja. Von Sick of It All. Von Atheist Front. Atheist Front, ja. Atheist Front, ja. Ja. Weißt du, über wen dieser Song ging? Nee. Der ging tatsächlich gegen Sick of It All, weil die vom New Yorker Plattenlabel zu Fat Records in Kalifornien gewechselt sind. Mm. Dem Fat Mike Label. Deswegen von das East Diss-Track. Coast. Das war ein Diss-Track. Ah, auch im okay. Hardcore wurde gedisst. Die Hardcore-Leute haben sich gedisst. Okay. Das, also was der deutsche Hip-Hop jetzt erst entdeckt hat, so richtig, ist damals halt schon in der Hardcore-Szene echt cool gekommen. Naja. Ja, aber das haben die Amis oder die immer Amis schon gehabt. Also in der Rap-Szene, das Ost- und Westküste, die haben sich auch doch die, immer schon. Ja, auch die Tradition eines Roastes, eines Schmähabends für Personen hast du ja in Deutschland eigentlich auch nicht. Ja. Also und ich bin auch nicht überzeugt, ob ich einen Roast cool finde. Nee. Also. Das, nee, ich haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ja. Weil ich war mal bei einem Roast, heißer Stuhl hieß das. Okay. Schwarze Pädagogik. Okay. Irgendwie in der Schule war das mit so einer AG-Scheiß. Und da haben wir das gemacht. Und irgendwann, es kam immer näher, dass ich gleich dran bin für den heißen Stuhl. Weil dann setzt man sich da hin und alle anderen 14-jährigen Arschlöcher dürfen auf dir rumhacken. Ich habe dann, kurz bevor ich da war, habe ich gesagt, ich muss jetzt los, meine Mutter ist krank. Weil ich keinen Bock hatte, geroastet zu werden. Also ja, falls ihr mich beleidigen wollt, sagt das kurz vorher, dann gehe ich nämlich schnell weg und behaupte, meine Mutter ist krank. Und jetzt noch ein Euro-Gag, tatsächlich kostenlos, den oder ihr überweist an die vier. Wir übernehmen das, kein Problem. Nee, also der ist von uns sogar, den Euro-Gag. Ach so, ist von uns. Den kann man bei uns kaufen, IBAN 4, Big Code P. Der einzige Roast, der mir ins Haus kommt, ist ein Buck-Roast. Buck-Roast. Weißt du, Okay. Backofen. Ah. Ist ein 1-Euro-Gag, der ist ja gut boah, und braucht lange. Ja. Höchstens 70 Cent gebe ich dir. Ja, okay. Ja, ihr könnt also, über Pay What You Want. Ja, was immer wollt. Ab 70 Cent. Ab 70 Cent. Und höchstens 1,70 Euro. Ja, wenn ihr ihn gut fandet. Ich habe ihn halt nicht verstanden, weil ich nicht so schlau bin. Nächster Punkt. Hier habe ich irgendwie erste Ministerin Ursula Lehr. Da müssen wir, das müssen wir verschieben, glaube ich, mal auf eine nächste Folge, weil da muss ich noch dran arbeiten. Nächster Punkt. Das Zentrum meines Lebens aktuell ist mein Ohr. Könntest du so ein, weißt du, hier diese schlechten YouTuber, wie diese mit, oder die dann Bücher schreiben, so Damen mit Charme oder so. Der könnte so. Das Zentrum meines Lebens ist mein Ohr. Du könntest so Poetry Slammer sein. Gar nicht das witzig meinen, sondern tatsächlich immer darüber, wir müssen mehr zuhören. Wir müssen lauschen. Ich meinte das eher damit, eher so, dass. Weil jetzt trägt man ja Maske gerade, wenn man in den Supermarkt geht. Und Sonnenbrille, weil es sonnig ist. Und Kopfhörer, weil man geile Podcasts sich in seine Ohrfresse reindrücken will. Und es sammelt sich alles am Ohr. Alle, die Maske, die Kopfhörer, die Sonnenbrille. Stimmt. Es ist alles ein großer Ball an Kram hinter deinem Ohr, in deinem Ohr, bei deinem Ohr. Ja, bald kommen sogar noch Ohrrucksäcke oder so. Ja, irgendwas, es gibt sicher noch mehr Zeug. Vielleicht Ohrringe. Können wir uns darauf einigen, dass das Ohr in diesen Zeiten einfach zu sehr beansprucht wird? Ja. Sollte das Ohr mal ein bisschen entlasten. Also wenn wir das alles überstanden haben, mache ich Ohrenurlaub. Ich bin, als Brillenträger ist man ja, da hat man da so eine Symmetrie. Man hat zwar zwei Ohren, die mittragen, aber auch die Nase. Das finde ich viel schöner, wenn auch so Sachen verteilt werden. Aber die Maske wird eigentlich auch verteilt. Da hilft die Nase auch ein bisschen mit. Ja, so das ist Stoppe. Aber es ist alles da. Und dann gehst du in den Supermarkt rein, willst dich ausziehen. Und hast alles am Ohr hängen. Nee, warte mal, du kommst dann heim vom Supermarkt so rum. Dann willst du dich wieder ausziehen und dann ist da ein riesen Gewühl an Brillenbügeln. Das trägt. Ja, Wahnsinn. Kopfhörer und dann verheddert sich der Scheiß. Und also ich hatte schon wirklich schlimme Ängste. Ja, Ohrangst. Ohrangst. Ja. Ear Anxiety. German Ohrangst. Ja. Das ist das. Aktuell ist das Zentrum meines Lebens. Aber wäre auch ganz schön, wenn du so ein Poetry Slammer wärst, der die ganze Zeit immer so: Wir hören uns nicht mehr zu. Wir stehen in einer Welt. Überall läuft Musik. Alle Menschen reden. Aber wir hören uns nicht mehr zu. Gibt es das noch? Ich will dich hören. Ich spüre dich. Ich spüre deine Wellen, deine Audiowellen. Ich will dich mehr hören. Das Ohr ist das Zentrum meines Lebens. Und dann sitzen die Leute so leicht betroffen da und sagen, ja, oh, er spricht mir aus der Seele. Klatschen dann und dann wird das bewertet. Na, wie diese komische Julia Engelmann, die Wir Leben nicht mehr richtig gemacht hat, obwohl sie auch eigentlich von hier diesem Tom Beck gemanagt wird und das alles ein kalkulierter Scheiß war. Aber egal. Aber ist nur ein bisschen auch vorbei, oder? Ist vorbei. Gibt's nicht mehr, Poetry Slam, oder? Weiß ich nicht. Also gibt's sicher noch, aber das ist nicht mehr so ein Ding. Nee, Poetry Slam ist nicht mehr so. Ohren gerade. Das ist halt einfach so, gibt Dinge ihrer Zeit. Pokern war ja auch mal groß. Die Poker Poetry Slam ist genauso, aber was im Moment, was wäre im Moment groß, wenn wir in einer Zeitlinie wären? Im Moment ist ja gar nichts groß, aber was war denn groß vor kurzem? Jetzt als letztes? Meine Befürchtung ist, der Roast wird uns erwischen. Glaubst du, es kommt nochmal? Nee, ich glaub, das ist vorbei. Na, mal schauen. Comedy Central guckt ja kein Mensch mehr. Gucken wir mal, was groß wird, wenn Kultur noch lebt. Ja. Ja. Noch was zum Ohr? Nö. Machen wir weiter. Diese Rätselfrage hatten wir schon, die habe ich vorweggenommen. Oh. Mit Donald Trump? Donald Trumps Falschaussagen, ja. 18.000. Hat aber thematisch auch gut gepasst da in diesem Blog. Genau, ja, deshalb habe ich es einfach weggenommen. Fand ich gut, ja. Jetzt habe ich was thematisch nicht so passend. Ich habe keine Ahnung, was ich damit meinte. Ich habe diesen Satz hier stehen, ich möchte selbstständige Muslimin sein. Vielleicht wolltest du dein weißes Cis-Mann-Image endlich loswerden. Kann sein, ja. Ja, mehr gibt es auch nicht hier. Bergauf Radfahren, habe ich mir notiert. Nervt. Ja. Aber ich habe dich schon auch jetzt in diesen Zeiten einen Berg hochfahren sehen und war beeindruckt. Du hast sehr viel geklingelt dabei. Immer wenn ich bergauf fahre, klingel ich mit meiner Fahrradklingel. Dass die Leute fand wissen, ich gut. Oh, was für ein strammer Bube. Ja, und die Leute hören dir dann ja auch zu. Die Leute lieben das. Ja. Ich fahre hier gern bergauf im Nobelviertel in Stuttgart. So Kreerwald, Killesberg. In der Gegend, da fahre ich gern bergauf. Gehe ich häufig spazieren. Vielleicht sehen wir uns ja mal durch Zufall. Das wäre lustig. Aber du bist ja Gänger, ich bin Fahrer. Ja, dann müssen wir uns beschimpfen dann da. Problem ist, so langsam wie ich bergauf fahre, du würdest mich überholen. Wahrscheinlich. Ich bin ein sehr schneller Hochgeher. Strammer Wanderer. Ja. Oh, ich kann jetzt endlich meinen Flensboyer aufmachen. Oh, ein schönes Flens. Oh, war tatsächlich fast wie in der Werbung. Okay, nächster Punkt. Balkon. Finde ich gut. Habe ich. Ja. Genieße ich. Du hast keinen? Ja, nee, ich habe einen. Okay. Der gehört zwar nicht mir, also den habe ich gefunden. Du hast einen Leihbalkon. Ja, genau. So wie Rent a Brit, Rent a Balcony. Ja, finde ich gut. Genau, also da, ich habe jetzt einen entdeckt. Okay. Das ist wie so ein Schrebergarten. Ist nutzbar. Also ein Schreberbalkon genau, sozusagen. Ja. Genau. Wie nennt man das dann? Das ist ja, hier im Schwäbischen würde man zum Schrebergarten auch Stückle sagen. Wie ist der schwäbische Begriff für einen Balkon dann? Ihr habt da... Boah, gute Frage. Balkonle klingt scheiße. Ausblickle? Ausblick? Ihr habt Hände Ausblick? Nee, technischer. Es muss technischer sein. Sitzblick. Technisch und niedlich. Bitte schickt uns Wörter, die technisch und niedlich sind. So wie für Balkon... Unschwäbisch klingen, bitte. Der Schraubi zum Beispiel. Der Schraubi. Schraubi. Achso. Also zu Schraubenzieher. Das Aussitz. Ist technisch und niedlich. Aussitz könnte auch schon mal. Schräuberle. Außensitz oder so. Außensitz. Außensitz. Außensitz. Ja, okay. Könnte akzeptiert. Man nehmen. Ja. Akzeptiert. Alles klar. Ja, genau, ich habe mir jetzt einen. Wie ein Schrebergarten habe ich mir jetzt einen Balkon besorgt. Ja, auch als ich das erste Mal da war, das war ein bisschen komisch, da waren da zwei junge Frauen in Bikini und es war ein technisches Gerät kaputt in dieser Wohnung. Und ich musste erstmal den Kühlschrank reparieren. Und hast dann. Und auf dem Balkon waren. Also eigentlich, so fängt jeder Porno an. Ja, ja. Ja. Aber in der echten Welt ist dann platonisch. Auf dem Auge. Ja, ja. Genau. Da trinken wir dann einfach nur zusammen. Nee, dafür sind wir viel zu anständig. Ja. Außerdem, ich meine, es ist ja mein Balkon gewesen, in dem... Oh, sie sitzt. Die habe ich sofort entfernt. Entfernt, gesagt, ja. Bitte gehen Sie. Ich bin jetzt dran auf dem Außensitz. Ich finde auch, eigentlich ist dann immer ein guter Satz, ist eigentlich, bitte gehen Sie. Den kann man so häufig im Leben anwenden. Bitte gehen Sie. Bitte gehen Sie einfach, bevor dieser Konflikt überhaupt entstehen kann, einfach so... Bitte gehen. Bitte gehen Sie. Bitte gehen Sie, ja. Ja, das ist freundlich. Ich habe den Kühlschrank aber repariert vorher. Okay. Ja, das ist nett. Ja, weil das ist mir schon wichtig. Ja. Weil Kühlschränke müssen funktionieren. Ich wusste gar nicht, dass du Kühlschränke reparieren kannst. Klar, Mann. Na gut, du hast... Guck mich an. Du hast WD-40. Guck mich an. Du hast WD-40 hier, ich glaube dir alles. Versuch mal, deinen Stuhlgeräusche mitzumachen. Guck, alles gut wieder. Okay. Neulich hat mir jemand gesagt, also nächstes Thema, oder ja, wollen wir noch ein bisschen Balkon machen? Nee, Balkon gibt, da sitzen auch gerade zu viele Leute drauf. Ich habe auch nur das Wort Balkon notiert. Okay. Also ich wurde gebeten, bitte den Balkon zu erwähnen. Okay. Und ich habe dann heute wirklich gegoogelt, Balkon, Gag, Balkon, Nein, Gag habe ich eingegeben in Google. Balkon, Nein, Gag. Dann habe ich in YouTube habe ich Balcony Funny eingegeben. Ja. Weil ich habe gesagt, ich kann das nur erzählen, wenn es auch lustig ist. Ja, hat gut geklappt. Hey, ich sehe, deine Mundwinkel sind leicht erhöht. Das ist der Vorteil, wenn man sich sieht bei einem Podcast ja, wieder. Ja. Okay, jetzt kommen die krassen Sachen. Jetzt kommen krasse Sachen. Jetzt kommen die krassen Sachen. Oh Gott. Bergauf Radfahren hatten wir schon. Krimi-Döner statt Krimi-Dinner? Fände ich cool. Also im Döner einfach ein... Nee, du sitzt schon irgendwo auf einer Bank, völlig besoffen, nachts um 5. Und löst dann einen Kriminalfall. Ach so, okay, aber Krimi-Dinner ist ja, die wird einer während dem Essen vorgespielt. Ich dachte jetzt einfach so, eine schlechte Theater-Line-Gruppe spielt im Döner einfach einen Mord. Und du kannst einen Döner essen, kriegst einen Krimi vorgespielt. Ja, sonst sind es ja irgendwie so schicke Drei-Gänge-Menüs und da hast du dann Schauspieler und dann gibt es die Show und bla bla. Und das dachte ich mir eher so, du sitzt halt irgendwie nach dem Clubben. Klar, kennen wir ja, machen wir jetzt Wochenende. Ständig, ja. Gerade in diesen Zeiten. Ja. Ja. Und setzt sich halt auf, sitzt irgendwo in der Bushaltestelle und schraubst den Döner rein und da wird um dich rum ein Kriminalfall inszeniert. Aber ja, aber auch, also diese Laien oder auch diese Profitruppe spielt den Kriminalfall um dich rum, indem du auf die Bahn wartest. Genau. Fände ich schön, würde ich Geld für ausgeben, tatsächlich, ja. Krimi-Döner. Sehr gut. Dann nächster Punkt oder sagen wir mal. Nächster Punkt, eine gute Idee. Nächster Punkt ist, das müssen wir richtigstellen von einer älteren Folge. Okay. Da ging es um die Erasmus-Stiftung. Ja. Die AfD-nahe Parteistiftung, Erasmus-Stiftung. Ja. Das ist tatsächlich der gleiche Erasmus, nach dem auch dieses Austauschprogramm benannt ist. Ja, aber das haben wir doch damals. Ach, dieses Austauschprogramm ist tatsächlich auch nach dem. Das ist der gleiche Erasmus, ja. Oh Gott, der war doch Antisemit. Ja, ich meine, war Luther auch. Ja, stimmt. Und die Hälfte der Christen in Europa sind Luther-Fans. Aber dieses, dann muss man sich, nee, das ist falsch. Dann ist dieses Erasmus-Programm, hätte sich auch mal bei dem Namen tatsächlich auch mal ein bisschen mehr Gedanken machen können, wenn man internationalen Austausch macht, ausgerechnet einen Antisemiten als Namensvetter zu nehmen. Aber interessant, finde ich auch schön, dass uns Hörerinnen und Hörer mittlerweile korrigieren. Ja. Ja. Wir lernen jetzt dazu. Ja, danke für die Einsendung. Ja, vielen Dank. Mir wurde eine Schallplatte geschickt mit der Richtigstellung. Vielen Dank an Stefan Joachim Erasmus, der das klargestellt hat. Der übrigens kein Antisemit ist. Das war sein Urgroßvater. Weil wir sind ja auch keine Antisemiten, obwohl unsere Großeltern Antisemiten waren. Oder Urgroßeltern. Teilweise, ja. Zum Teil. Also. Wahrscheinlich. Also ich meine jetzt mit unsere, nicht so. Von uns zwei, sondern von... Ach so, von uns allen, ja. Von uns Kartoffelkids. Ja, und im Mittelalter war das ja echt auch, sag ich mal, Mainstream und kam dann immer mal wieder, leider. Naja, gucken wir mal. So wie Mario Barth ja auch so Mainstream ist. So wie Mario Barth auch viele, immer wieder kommt. Viele waren ja auch keine Antisemiten, so wie viele keine Mario Barth-Fans sind. Die vergisst man immer. Also wenn man in 1000 Jahren über das... Ich glaube, das Deutschland in, der 2000er. Jahren über Mario Barth reden wird. Ja, okay, dann in 500 Jahren. Da wird man auch nicht über Mario Barth reden. Dann in 50 Jahren. Mir doch scheißegal, jetzt lass mich bitte das ausführen. Ja. Wenn man in 50 Jahren über das Deutschland der 2000er berichtet, dann sagen ja auch, ja, alle fanden damals Mario Barth geil. Und Leute, die den nicht geil fanden, die werden gar nicht erwähnt in der Berichterstattung. Das ist das Problem, wenn Minderheiten rational denken. Ja. Aber leider die Minderheit sind, dann hat man immer ein Problem. Ja. Ja. Ja. Haken wir einfach so ab. Ja. Oh Gott. Erasmus, ja, hatten wir. Ich habe mich beim Skaten verletzt. Cool. Ich hab eine Schürfwunde am Bein vom Skateboardfahren. Aber das ist die coolste Verletzung, die ich seit... Hast du überhaupt ein Skateboard? Hast du dir eins geliehen? Nee, ich habe mir eins geliehen, ja. Cool. So witzig, da natürlich habe ich das nachts um 2 gemacht, Skaten auf der Straße. Hast du einen Olli hinbekommen? Doch. Hey, Olli, Pop Shorbit und fast einen Kickflip. Echt? Okay. Also fast. Das widerspricht meiner These, dass man verlernen würde. Nee, tut man tatsächlich nicht. Vielleicht aber ich habe verlernt. Aber vielleicht war der Alkohol ein... Woher weißt du, dass ich Alkohol getrunken habe? Du hast nachts um 2 Skateboard fahren, ja. Vielleicht war der Alkohol erst dein Segen, weil du die alten Tricks unbeschwert gemacht hast. Ich habe es nicht getraut, ja. Der Alkohol hat dir dabei geholfen. Und dann wurde es aber auch zum Fluch, weil du hast dich ja verletzt. Und ich habe die Schürfwunde gesehen. Ja. Ja. Weil Skaten besteht ja zu... 90% aus Mut und genau. 10% Alkohol. Genau. Ja, so. Ungefähr so wollte ich es auch sagen. Ja. Also ich, das ist so 10% Können, 10% Alkohol und 90% Trauen. Ich bin ja die letzte Zeit auch sehr viel Skateboard wieder gefahren. Ja? Ja. Aber virtuell auf der Playstation. Bein? Ah, okay. Ja. Dann geht es deinen Beinen anscheinend gut. Hoffe ich. Mein Bein geht gut, aber ja. Deine Daumen sind ein bisschen die sind schon aufgeschraubt. Mal, die sind schon mal fies eingeschlafen werden. Wenn du so im Schneider ja, so ja, sitzt und du bist auch so einer, der auf dem Boden sitzt wahrscheinlich. Ja klar, klar. Ich habe mir eine PlayStation 1, so eine kleine. Weißt du, wir hatten das ja oft in unserer, so wie Sascha Lobo, ja. Mit dem Mini-NES und so. So habe ich jetzt auch eine Mini-PlayStation und da ist halt Tony Hawk 1 und 2 drauf. Und die haben auch so kurze Kabel oder was fehlt? Nee, die sind schön lang eigentlich. Aber es geht darum, früher hat man auch vom Fernseher gesessen, wenn man gezockt im hat. Im Schneidersitz, ja. vor der Röhre, die irgendwie 2 Meter über einem stand und man saß immer. Ja, heute ist der Blick ein bisschen besser, aber man muss noch am Boden sitzen und dann schlafen einem halt fies die Beine ein und wenn die älter werden, schlafen die auch mehr ein. So als Jugendlicher konntest du, glaube ich, ewig vom, dass du gar nicht gemerkt hast, da irgendwas einschläft. Ja, oder auch so Lego-Spielen auf dem Boden. Ja. Das ging einfach tagelang, kein Problem. 12 Stunden Schicht Lego. Einfach mal Lego die ganze Nacht durchzocken. Das waren Zeiten. Nächster Punkt. Skateboardverletzung. Ah, das war lustig. Es war 2 Uhr nachts. Ja. Und irgendwann hat natürlich ein Anwohner sich gemeldet und gesagt, bitte mal ein bisschen leiser. Aber das Schöne war, er hat gesagt, hey, könnt ihr bitte ein bisschen leiser sein? Und wir haben dann gesagt, oh ja, sorry. Und er, ja, kein Problem. Gute Nacht euch. Ja, gute Nacht. Ciao. Das war die Kommunikation. Sehr gut, ja. So muss das sein. Ja, es war nicht in Stuttgart, muss man dazu sagen. Okay. Wäre es in Stuttgart gewesen, wäre irgendwie ein beschissenes SWAT-Team, hätte uns niedergeschossen. Wahrscheinlich. Oder ein netter mittelalter Mann hätte vom Aussitz runtergerufen, bitte gehen Sie. Das wäre dann nicht gewesen. Bitte gehen Sie. Ja. Ja. Würde ich akzeptieren dann. Ich wäre dann auch gegangen. Ja, siehst du. Nee, aber so war es total schön. Also er hat sich, er hat gesagt, bitte sei leise. Wir haben das eingesehen. Wir haben uns auch entschuldigt und gute Nacht gewünscht. Oh ja, das ist doch. Hätte er aggressiv gesagt, Ruhe, ihr Wichser. Hätten wir gesagt, fick dich, du Wichser. Hätten wahrscheinlich trotzdem aufgehört. Aber ohne das ihm eine gute Nacht zu wünschen. Jeder wäre Verlierer aus der Situation gewesen. So waren alle Gewinner. Ja, genau. Ja. Er war kurz ein Verlierer, der Typ, weil wir haben ihn ja geweckt wahrscheinlich. Ja. Gut, und wir waren am Ende auch ein bisschen Verlierer, weil es hat schon Bock gemacht. Aber dann hätte ich wahrscheinlich mein anderes Bein auch verletzt. Ja, wir wären Verlierer gewesen, nur mit Wut im Bauch. Und so war ihr nur Verlierer. Ja. Und wie man aus King of Queens weiß von Arthur Spooner, Verlierer sind die wirklichen Gewinner. Ja. Ja, das ist ein weiser Mann. Ja. Leider gestorben diesen Monat. Ja, auch traurig, ja. Jerry Stiller, aber der war auch über 90, glaube ich. Der war sehr alt, der war 95, glaube ich sogar. Ja. Ah, das, dann nehme ich was vorweg. Ja, Jerry Stiller ist gestorben. Nee, aber es würde gerade passen. Ich habe nämlich jetzt ein Live-Goal abgehakt. Ich habe leicht angesoffen mit einer 98-jährigen Dame telefoniert und über Dialekte gesprochen. Cool. Hatte ich immer vor in meinem Leben. Und jetzt habe ich es abgehakt. Okay. Hast du da extra eine Annonce auch in der Zeitung? Nee, das hat sich irgendwie so entwickelt. Weil früher hätte man ja sowas auch als Annonce in der Zeitung dann. Suche 98-jährige Frau, mit der ich mal mit leicht beschickert über Dialekte sprechen kann. Ja. Moinsen! Moin. Nee, ich habe Schwäbisch mit ihr geredet und sie platt mit mir. Okay. Was für ein Platt? Plattdeutsch. Hessisch platt. Gutes Blatt. Ich weiß ich nicht. Also versuche mir wirklich abzugewöhnen, das überhaupt zu versuchen. Ich habe heute schon wieder diesen schlechten Berliner Dialekt gemacht. Habe schon Schwäbisch gemacht, dann reicht jetzt. Wenn ich jetzt noch wieder eine schlechte Hessisch-Imitation mache, dann... Ja, wenn du das Platt raushauen kannst, ja, das wäre cool. Aber das kann ja kein Mensch. Ja. Ja. Also mein Plan ist, sie in 2 Jahren nochmal anzurufen. Sehr gut, ja, ist wenn sie 100 ist. Ja. Ja. Und dann will ich... ich lerne bis dahin noch ein paar Dialekte. Bonjournchen, herzlichen Glückwunsch zum Dreistelligen. Vielleicht hat die auch ein paar Ideen für ein gutes Wort, das technisch und niedlich klingt, ja, für einen Balkon. Meinst du, die hätten mal Lust, bei uns Gast zu sein, so per Telefon? Boah, ich könnte das bestimmt einleiten. Ja, das wäre doch mal für die Zukunft. Überlegen wir mal. Alles klar. Also ja. Oder wir rufen sie zum 100. tatsächlich an und gratulieren auch aus dem Podcast raus. Zu Folge 100. Zu Folge 100 in rufen Vancouver. Wir sie an. Dann ist in Wank. Oh ja. Wank das Cover. Das machen wir. Nice. Mit Ferngespräch ist es ja auch nicht mehr so ein Problem jetzt. Nee, kurz mal gratulieren. Ja. 100 zur Folge, sie wird 100. Da ist sie wahrscheinlich schon 102. Das wird ein gutes Gespräch. Bin ich zuversichtlich. Ja. Spendet viel Geld bitte, weil dass wir uns das auch leisten können. Stimmt, ja. Weil was kostet, also ich glaube, eine halbe Stunde aus Westkanada nach in die BRD telefonieren, kostet schon 30 Mark. Ja, wahrscheinlich. Einfach IBAN 2. 4. Achso, das andere Konto für Ferngespräche. Für Ferngespräche. Ja, ist 2. Ja. Ja, 2. Stimmt, ja. Die BIC ist nämlich auch nicht P, sondern KL. Die ist zweistellig tatsächlich. Kl. Weil da wollen wir ja mehr Geld haben. Ja. Gut. Gut. Heute ist Welt-Nichtrauchertag. Ja. Ganz liebe Grüße an all euch Nichtraucher. Das ist euer Tag heute, ihr Nichtraucher. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Ganz liebe Grüße. Passt auf euch auf. Ja. Bleibt gesund und ganz liebe Grüße. Das ist euer Tag. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Wir nehmen ja jetzt heute auf und die Folge kommt ja. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert. Und seid noch gesund. noch gesund. Gesund, ja. Aber was ist ein Weltnichtraucher? Ist das was anderes als ein Nichtraucher? Ein Weltnichtraucher ist ein bisschen kosmopolitischer als ein Nichtraucher? Ja, ich glaube schon, ja. Ja. Der war, glaube ich, in jedem Land schon mal. Bist du Nichtraucher oder Weltnichtraucher? Weltnichtraucher. Also wenn du in jedem Land warst und, nee, wenn du in jedem Land noch nicht geraucht hast und auch auf anderen Planeten, dann bist du Weltnichtraucher. Je nachdem, wie man Welt definiert. Ach so. Ob als nein, Erde, auf der Erde rauchst du nicht, aber auf dem Mond schon. Dann bist du nur Nichtraucher. Nee, dann bist du ein Weltnichtraucher. Wenn du auf der Erde nicht rauchst, aber auf dem Mond schon. Ja, aber der Mond, je nachdem, wie du Welt definierst, gehört ja zur Welt. Ja, ich meine, mit Welt meine ich Erde. Okay, dann bist du, aber ich würde sagen, ein Erdnichtraucher. Erdnichtraucher, okay. Und deswegen ist heute eigentlich auch Erdnichtrauchertag. Ja, da sollten wir uns mal beschweren bei denen. Oh, und der ist nämlich auch viel inklusiver, weil da sind auch die Leute dabei, die keine Erde rauchen oder durch Erde rauchen. Das machen ja auch manche. Oh ja, Leute. Ja. Deswegen der Erdnichtrauchertag, der schließt sehr viele Gruppen mit ein. Das ist auch voll der gute Tag eigentlich. Nur halt, die Raucher sind halt hier dieser Fahrradfahrer, Lance Armstrong, der war zum Beispiel auch Erdnichtraucher. Der hat dann auf dem Mond, als er da den kleinen Schritt für die Menschheit gemacht hat, hier dieser Fahrradfahrer, der Hodenkrebs hatte. Ja, ja, der Jazzmusiker. Der Jazzmusiker, ja, ja. Der Fahrrad gefahren ist und auf dem Mond war. Mit der goldenen Rotzkanne. Genau. Der, der war zum Beispiel Erdnichtraucher, weil der hat auf dem Mond hat er eine Zigarre geraucht. Da hat er schön geballert. Ja. Schön in die Hals. Drei kubanische Zigarren als US-amerikanischer Fahrradfahrer, Jazztrompeter, Astronaut. Ist es auf dem Mond eigentlich legal für Amerikaner, kubanische Produkte zu konsumieren? Ja, sonst hätte er sie ja da nicht geraucht. Ja, ja. Deswegen. Also in Amerika darfst du es genau, ja nicht. Genau. Lance Lewis, Neil Armstrong. Fahrradfahrer, Astronaut und Jazzmusiker. Wahnsinn, muss er erstmal alles schaffen. Hey, was der für ein Typ ist. Echt krasser Typ, ey. Auch so unterschiedliche Talente, von Profisport über Muße bis hin zu wirklich auch eine sehr technische Ausbildung. Ja, auch. Total. Ja, Wahnsinn. Fucking Astronaut. Er ist Astronaut, Jazz. Krasser wären nur Musiker, Autor und Podcaster. Das wäre noch eine krassere Kombi. Aber also seine finde ich schon mega krass. Aber deswegen hat er, glaube ich, auch beim Fahrradfahren dann gedopt. Ja, dann war halt irgendwann. Also irgendwann, da hat er den Bogen überschritten. Genau, und deshalb, ich bin ja gar nicht böse auch. Also das verstehe ich, dass der da geht. Ja, wenn du vorher schon eine Astronauten- und Jazzkarriere hinter dir hast, dann musst du noch so viel radeln, dann ist da kein Wunder. Vor allen Dingen Jazzmusiker sind ja auch, glaube ich, den Drogen eher zugewandt als Astronauten. Klar. Und er war, glaube ich, erst Astronaut, dann Jazzmusiker. Ja. Ja, du brauchst ja auch diese Stimme ein bisschen. Genau. Und dann mit 55 war er dann Fahrrad. Als er jung war, hatte der noch so eine Fistelstimme. Ja, hallo, ich bin Lance Lewis. Ich bin Lancy. Lancy, ihr könnt mich aber auch Neil oder Luzi nennen. Und dann hat er sich schön Zigarren reingeballert auf den Mond. Und dann kommt er geil singen. Ja. Hat er gesungen? Ja, in die Trompete rein. Ja. Deswegen die tiefen Töne, dafür brauchst du eine tiefe Stimme. Eine Trompete hat ja, also wie du in die Trompete reinbläst, so bläst du da auch hinaus. Das ist ein bekanntes Sprichwort. Ja. Ja. Ich habe neulich, hat dir schon mal jemand gesagt, oder ist dir schon mal aufgefallen, dass ich aussehe wie ein 90er-Jahre Matt Damon? Jetzt mit der neuen Frisur, ja. Ja. Also mit der neuen Nicht-Frisur. Genau, also einfach dadurch, dass ich jetzt gerade nicht mehr zum Friseur kann. Ja. Wegen Sachen. Sehe ich aus wie 90er-Jahre Matt Damon. Aber war Matt Damon in den 90er-Jahren auch, hatte der damals auch einen roten Bart und blonde Haare? Ja. Okay, gut. Nee, dann stimme ich zu. Googelt mal 90er Jahre Matt Damon, wenn ihr wissen wollt, wie ich aussehe. Und dann googelt mal Lance Armstrong, wenn ihr wissen wollt, wie Jean-Paul Prüm aussieht. Oder googelt Jean-Paul Prüm. Stimmt. Dann findet ihr wirklich raus, wie Peter vom Schaumball aussieht. Weil ich habe eigentlich immer, ich lasse in meinen Büchern eigentlich immer ein Bild von dir drucken. Ja. Ja, als Autor. Also ich nutze einfach, ich habe mal dein Perso abfotografiert und nutze dein Perso-Bild eigentlich. Oh Gott, dieses Foto. Als Autorenfoto, ja. Ach du Scheiße. Ja. Da habe ich irgendwie so ein, da sehe ich ein bisschen aus wie Helmut Kohl auf meinem Personalausweis. Helmut Kohl, ja. Also wirklich, ich sehe aus wie Helmut Kohl auf meinem, ich zeige dir nach. Das ist ja auch kein Wunder, ich kenne das Bild, weil ich benutze es ja als Autorenbild. Ja, aber klar. In der Folge haben wir ja auch schon mal offengelegt, dass wir beide auch Söhne Helmut Kohl sind. Stimmt, deswegen Peter und ist kein Wunder, dass du aussiehst wie Papa. Ja. Ein Sohn sieht dem Vater ähnlicher als der andere. Ist klar, das ist ganz normal. Okay, wir sind auch gleich durch. Wir haben es gleich geschafft. Oder nutzt also diese zwei parallelen Striche. Oder so. Einfach mal machen und dann vergessen, dass ihr die Folge nicht zu Ende gehört habt. Das ist auch okay. Ich habe immer mal wieder was vorweggenommen und bin rumgesprungen. Ich habe noch diese Notiz. Goffis, Boffis, Soffis und Hoffis. Für Nachfolgungen von The Office oder was? Nee, es gibt Hoffis, den Begriff mache ich ja gerade groß. Das ist Homeoffice. Ja. Also ich möchte, dass wir Office benutzen. Ja. Ich habe auch schon Leute damit infiziert und eine Bekannte von mir hat sogar schon an die Personalabteilung geschrieben, so ich würde gerne im Office arbeiten am Mittwoch. So. Da habe ich mich sehr gefreut. Also ein großer Konzern, die Personalabteilung, ist infiziert mit dem Wort Office. Sehr gut, ja. Ja. Was ist dann Boffis? Boffis ist das Bier-Office. Okay, du trinkst einfach nur Bier. Ja, man hat dann halt weil interessiert ja keinen. Okay, kannst du ja auch ein Bier trinken im Office, im Büro. Soffice ist das Sun Office oder Sonnenoffice. Okay, draußen arbeiten. Wie so ein Großstadt-Hipster mit einem so einem Kaffee und einem MacBook. Wie ein Großstadt-Hipster von 2008. Ja. Der Unterschied ist auch tatsächlich, der Großstadt-Hipster von 2008 hatte definitiv noch ein Coffee-to-go dabei, einen Pappbecher. Ja, mit Plastikdeckel. Würde er heute nicht mehr tun. Machst du nicht mehr. Nee. Bambus muss der Becher sein und refillable. Ja, das waren aber die einzigen, die du hattest. Weil man kann da immer weitermachen. Ja, ich hätte noch das Produkt Woffis. Woffis? Ja, ich arbeite auf dem PC einfach nur mit Woffis. Haben Sie auch Woffis-Kenntnisse? Windows Office. Windows Office. Ah, genau. Können Sie Excel, Word und so weiter? Können Sie Woffis? Viel kürzer? Können Sie Woffis? Haben Sie Woffis-Erfahrung? Ja. Wir haben nicht viel Zeit. Können Sie Woffis? Ja, alles klar, Sie sind angestellt. So habe ich tatsächlich meinen Beruf erlangt. Siehst du? Und könnten Sie sich auch ab und zu vorstellen, im Office zu arbeiten? Und dann sagt er, nur wenn ich auch ab und zu mal einen Boffis draus machen kann. Und dann machen sie geben sich High Fives durch und ich arbeite auch manchmal gerne im Zoffis. Kein Problem. Solange Sie einen Kaffee mitnehmen in einem Recyclable-Becher, alles gar kein Problem. Zoffis. Aber ab und zu müssten Sie dann auch ins O-Office kommen. Ins O-Office. Ja. Dann gibt es noch das Goffis. Das ist irgendwie so wie Go-Office. Also irgendwie progressiv. Das ist das, das Goffis. Oder Goffis. Goffis. Goffis klingt komisch. Goffis klingt komisch. Ja, das klingt wie eine Krankheit. Ja, ich glaube, das war's. Jetzt habe ich noch die eine Notiz. Das ist ein guter Abschluss. Okay. Weil die wirklich. Setzt euch besser hin. Ich hab ein bisschen Angst. Tatsächlich, jetzt kommt wahrscheinlich was Banales, aber vielleicht ist auch wieder so, wo ich hier denke, nee. Du wirst mit den Augen rollen, Kopf schütteln und Gott, wir gehen jetzt nicht mehr noch ein Bier trinken nach dieser Nummer, auch, sondern weil der Dortmunder hat ja noch mal zu. Weil du mich jetzt nicht mehr magst. Kommt das Wort Gate, also Tor, von gay, wie schwul? Warum sollte... Klar, ja oder nein, Frage. Nein. Okay. Ja. Alles klar, danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ja, und war auch eigentlich fast eine übliche Folge. Ich hab mich zweimal unwohl gefühlt, tatsächlich. Nur zweimal? Nur zweimal, glaube ich. Wie viele Erektionen hattest du? Oder Halberektionen hattest du? Da ich sehr hoch sitze und dich da unten in der Wanne sehe, ziemlich viele. Ja. Ja. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt die meiste Zeit. Wie war das Verhältnis Vollerektion zu Halberektion? 73 zu 27. 73 Vollerektionen. Das verrate ich nicht. Okay. Das überlasse ich deinen Gedanken, damit du vielleicht auch eine Vollerektion deine Wenn ich an deine Erektion denke, kriege ich auch eine Erektion. Ja. Aber deine Vollerektion. Gut, cool. Haben wir auch noch untergebracht. Ja, die meiste Zeit, also mir geht es klar, glaube ich, wie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. So, also zwei unangenehme Punkte. Manchmal nehme ich sie ja auch mit. Deswegen. Die ist ja auch manchmal unangenehm. Ja. Und so verabschieden wir uns nämlich jetzt auch heute aus der Sendung raus. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Abend. Der Peter ist nämlich, sobald ich in den rheinländischen Dialekt reinkomme, ist er wie auf Pause gestellt und zuckt nur noch. Für euch ist das aber wunderschön, weil jetzt guckt euch einfach noch irgendwas im Fernsehen an, irgendeine Trödelshow oder so. Und ich sag mal so, was machen sie von dem Geld? Wir planen einen Urlaub, Urlaubskasse. Oh, schön, schön, Urlaub. Also, macht mal wieder irgendwann Urlaub. Tschüss, Peter, macht gut. Tschüss, danke.